Und ich spüre wirklich, wie die Liebe von Jesus diesen ganzen Raum erfüllt. Und das Wort Gottes sagt, dass Jesus gesagt hat, wenn ich erhöht sein werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und ich glaube, dass mitten dieser Atmosphäre heute Morgen sind Menschen hier in diesem Raum, die sich noch wie abgeschnitten von Gott fühlen. Wie abgeschnitten von dieser Liebe. Vielleicht warst du noch nie in so einem Gottesdienst wie hier heute Morgen. Vielleicht hast du noch nie gehört, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann. Vielleicht hast du noch nie wirklich Jesus Christus in deinem Leben willkommen geheißen. Oder vielleicht sind einfach Dinge zwischen dich und Gott gekommen, die dich einfach von ihm abschneiden und trennen. Vielleicht bist du einfach wieder von ihm weggekommen. Also er liebt dich. Er liebt dich. Und seine Liebe ist heute Morgen hier. Weißt du, und er wurde erhöht dort am Kreuz. Er wurde erhöht für uns. Er hat geblutet. Er hat bezahlt. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, damit wir frei sein können. Vielleicht ist es so, dass da Bindungen in deinem Leben sind und einfach du kommst nicht davon los. Und es trennt dich von Gott. Und es ist wie, ja, vielleicht sogar Verdammnis auch in deinem Leben, in deiner Seele. Und all das hat Jesus auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt, er hat sein Blut dafür gegeben, er hat sein Blut dafür vergossen. Und heute Morgen hier in unserer Mitte ist seine Liebe wirklich hoch erhöht. Und er ruft dich einfach. Er ruft ihn, er sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließ dein Herz nicht. Und er lädt dich ein, wirklich zum Fuß des Kreuzes zu kommen und dort sein neues Leben zu empfangen. Dort von Neuem geboren zu werden, dort gewaschen zu werden durch die Waschung der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, Vergebung zu empfangen, Reinigung zu empfangen durch sein Blut. Weil das Wort Gottes sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, also wenn wir sagen mit anderen Worten, ja, wir haben gesündigt, wenn wir nicht Gott die Schuld geben, wenn wir nicht sagen, ja, Herr, wo bist du? Hast du nicht um mich gekümmert, sondern wenn wir sagen, Herr, wir haben dir nicht vertraut. Wir haben uns von dir entfernt. Wir haben gesündigt. Wenn wir einfach bekennen, dass wir ihn brauchen von ganzem Herzen, dann sagt das Wort Gottes, dann vergibt er uns und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier einige Menschen ruft, wirklich mit seiner Liebe, und er ruft dich an sein Herz und er sehnt sich danach, wirklich eine Beziehung zu dir zu haben, eine ungetrennte, ungetrübte Beziehung zu dir, dass nichts mehr zwischen dir und Gott steht. Dafür ist Jesus gekommen, um jede Trennung zwischen den Menschen und Gott aufzuheben. Und vielleicht weißt du gar nicht so genau, warum bin ich eigentlich heute Morgen hier? Ich sage dir, wenn du für eine Sache hier bist, dann dafür, wirklich in diese Beziehung zu Gott zu kommen, wirklich ihn kennenzulernen. Ja, einen Anfang zu machen und zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Und weißt du, er zeigt sich. Ich habe vor 35 Jahren das erste Mal gesagt, vor über 35 Jahren, ich gesagt, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tue etwas. Und ich sage dir, von dem Tag an war ich auf einer Reise. Und von dem Tag an habe ich begonnen, ihn tiefer und tiefer kennenzulernen. Und er hat sich mir offenbart. Weißt du, wenn wir so beten, wenn wir einfach sagen, Herr, ich brauche dich, dann kommt er. Und dann kommt er in unser Leben. Und dann zeigt er sich uns, dann offenbart er sich uns. Und dann sind wir nicht mehr länger getrennt von ihm, sondern wir treten ein in diese Beziehung, in diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, auch übrigens über Livestream, du kannst da mitmachen. Aber wenn du heute Morgen hier bist, einfach im Raum und du sagst, jawohl, Pastor Georg, das ist, was ich brauche, das ist, was ich will. Ich will wirklich heute Morgen ganze Sache machen. Ich möchte einfach vor das Kreuz kommen, ich möchte vor ihn kommen, möchte einfach sagen, Herr, ich brauche dich, vergib mir meine Sünde, ich brauche dich, sei du der Herr meines Lebens. Wenn du dich damit eins machen möchtest in deinem Herzen, wenn du einfach spürst den Ruf Gottes in deinem Herzen, das ist für dich, dann einfach lade ich dich ein. Einfach, ich möchte mit dir beten und ich möchte für dich beten. Streck einfach deine Hand aus zu ihm, da wo du bist. Ja, Gott sieht deine Hand da drüben. Streck einfach deine Hand aus zu ihm. Da oben auf der Empore sind auch einige. Gott, streck einfach deine Hand aus zu ihm. Sag einfach, ja, Jesus, heute komme ich zu dir. Heute komme ich zu dir. Und ich glaube, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Und dass du gekommen bist, um mich in Beziehung zum Vater zu stellen, um alles wegzunehmen, was mich noch trennt von ihm. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte einfach wirklich, ich möchte mit dir beten und ich möchte für dich beten. Und ich möchte dir einfach auch wirklich persönlich die Hand auflegen. Wir wollen zusammen ein Gebet sprechen und dann möchte ich einfach kurz die Hand auflegen und wirklich einfach ein Kanal sein, einfach ein Hilfskanal sozusagen, um einfach dir diese Verbindung zuzusprechen und dich dafür zu segnen auch, für das, was Gott jetzt tut in deinem Leben. Und deswegen einfach, wenn du deine Hand gehoben hast, einfach, ich lade dich ein, komm einfach ganz schnell hier nach vorne vor die Bühne, komm einfach hier durch und auch ihr auf der Empore, kommt einfach ganz schnell runter, die ihr euch gemeldet habt. Ihr anderen, ihr könnt da bleiben, bleibt einfach da. Halleluja, wir machen einfach ein bisschen Raum nach vorne. Herzlich willkommen, Halleluja. Preist den Herrn, kommt einfach hier nach vorne, kommt einfach hierher. Wow, wow. Wow, kommt einfach hier nach vorne. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kommt einfach nach vorne, auch wenn ihr von der Empore kommt. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wow, herzlich willkommen. Halleluja, preist den Herrn. Herzlich willkommen. Halleluja, Halleluja. Da waren noch ein paar auf der Empore. Wir warten noch auf euch, bis ihr hier unten seid, weil wir wollen einfach auch für euch beten und mit euch beten. Und wir wollen wirklich hier vorne, ich glaube, weißt du, Jesus ist hier im Raum und er wartet nur darauf, dass wir vor sein Kreuz kommen. Er wartet nur darauf, dass wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Halleluja. Ja, kommt hier durch, kommt hier nach vorne. Halleluja, komm hier nach vorne. Herzlich willkommen. Wow. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Oh, herzlich willkommen. Halleluja. Jesus ist hier. Oh, das ist so bewegend. Das ist so bewegend, was Jesus tut. Das ist so wunderbar, was Jesus tut. Herzlich willkommen. So wunderbar, was Jesus tut. Oh, es ist so wunderbar in seiner Gegenwart. Oh, komm, lass uns einfach alle im Raum, lass uns alle mal unsere Augen schließen. Und ich möchte einfach ein Gebet, speziell auch für die, die hier vorne sind jetzt. Auch wenn du über Livestream zuschaust und du hast im Geist deine Hand gehoben, ich sehe deine Hand zwar nicht, aber Jesus sieht deine Hand. Ja, bete einfach dieses Gebet laut mit. Und wenn du im Raum einfach die hier vorne sind, mit unterstützen möchtest, kannst du es einfach auch laut mitbeten. Und dann werden wir einfach beten für jeden Einzelnen, der hier vorne ist. Lass uns einfach sagen, Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich geblutet hast. Am Kreuz von Golgatha. Du hast meine Sünde auf dich genommen. Wo ich Gott nicht vertraut habe. Wo ich Dinge falsch gemacht habe. Wo ich gesündigt habe. Und ich sage, Vater im Himmel, aufgrund dessen, was Jesus für mich getan hat, bitte ich dich jetzt um Vergebung. Und ich danke dir für das Blut Jesu, durch das mir jetzt Vergebung geschieht und Reinigung von aller meiner Sünde. Danke, dass gerade jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Auferstehungslebens von Jesus, ich neues Leben empfange, ich Vergebung empfange, ich von Neuem geschaffen werde, eine neue Schöpfung in Christus. Heiliger Geist, ich empfange dich jetzt. Wirke in mir dieses neue Leben. Amen. Amen. Halleluja. Oh, ist so bewegend, was Gott tut. Ihr alle, die hier im Raum seid, streckt einfach eure Hände aus zu denen, die hier vorne sind. Hier vorne, ihr empfangt einfach. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass sie durch deine Wunden geheilt ist, Herr, körperlich und seelisch und geistlich, Herr. Ich danke dir, Jesus, für diesen kostbaren Sohn Gottes, Herr. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, Herr. Das Alte ist vergangen. siehe, Neues ist geworden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Tochter Gottes, Herr. Danke, Herr, für die Waschung des Heiligen Geistes, gerade jetzt, Herr. Wow. Danke, Herr. Danke, Herr, nach diesem Tag. Oh, wird sie sich so rein fühlen, wie sie sich noch nie reingefühlt hat in ihrem Leben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Oh, danke, Jesus, für dein neues Leben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Du hast sie je und je geliebt und du hast sie zu dir gezogen aus lauter Gnade und Güte. Halleluja. Danke, Jesus, für diesen Bruder, Herr. Er sagt zu dir, fülle, eröffne deinen Mund und ich werde ihn füllen. Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wenn jemand in Christus ist, dann gibt es keine Verdammnis mehr für ihn. Halleluja. Keine Verdammnis mehr. Oh, das Joch ist zerbrochen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott sagt, deine späteren Tage werden stärker sein als alles, was du zuvor erlebt hast. Es ist ein neuer Tag. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Du wirst es erkennen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für dein Blut, das reinigt, Herr. Danke, Herr, für die Waschung des Heiligen Geistes, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ihr gerade jetzt begegnest. Wirklich von Herz zu Herz, Herr. Von Herz zu Herz, Herr. Danke, Herr. Der gekreuzigte Herr, der auferstandene Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird, Herr. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Halleluja, da ist ewiges, ewiges, göttliches Zoe-Leben in dir, das nie versiegt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten werden permanent Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Danke, Jesus. Ströme lebendigen Wassers, Ströme der Liebe, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Oh, komm, lass uns einfach mal alle so im Geist ein bisschen mitsummen. Halleluja, weil da ist wirklich eine Ausgießung der Liebe Gottes. Ja, die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Ein neues Herz, einen neuen Geist gibst du in unser Innerstes, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er liebt dich. Er liebt dich. Und er sieht dein Herz. Du liebst ihn. Du liebst ihn. Das ist das Tiefste deines Herzens. Er sieht es. Er sieht es. Herz zu Herz. Liebe zu Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, so herrlich. Wir danken dir für dein Werk, Herr. Wir danken dir für jeden Einzelnen von diesen Kostbaren. Wir haben noch ganz kostbare Mitarbeiter von mir, die einfach auch noch bereit sind, für jeden Einzelnen hier vorne noch weiter zu beten. Euch auch noch was Kleines schenken wollen, wenn ihr das möchtet. Wir wollen einfach hier weiter in der Gegenwart Gottes gehen. Aber ihr dürft euch einfach mal kurz umdrehen, weil hinter euch sind ganz liebe Mitarbeiter, die einfach euch noch was Kleines schenken möchten und einfach auch noch bereit sind, für euch persönlich weiter zu beten. Wenn ihr das möchtet, ihr könnt einfach mit ihnen in den Gebetsraum drüben gehen oder ins Café rüber, genau. Wenn ihr möchtet, einfach da noch mit ihnen sprechen und beten. Genau, also ihr werdet einfach kurz mit ihnen sprechen, ausführlicher können wir dann nach dem Gottesdienst noch sprechen, einfach kurz 2-3 Minuten und dann kommt er wieder rein, damit ihr dabei seid, aber einfach nur ganz kurz, kurze Kontaktaufnahme und dann kommt er wieder rein. Halleluja, oh, Jesus ist so gut. Komm, lass uns mal Jesus einen Applaus geben, Halleluja, er ist so wunderbar. Halleluja, liebst du ihn? Liebst du ihn? Pass mal auf. Also, es ist so eine wunderbare Gemeinschaft mit ihm. Seine Gegenwart ist hier. Wir sind gestern nicht mehr dazu gekommen, Abendmahl zu feiern. Warum tun wir es nicht einfach jetzt? Halleluja. Lass uns einfach Gemeinschaft haben mit ihm. Pass auf, unter deinem Stuhl ist ein Becher. Und in diesem Becher gibt es eine Oblate. Und da gibt es einen Schluck Wein. Und das darfst du dir gerade mal nehmen. Und dich einfach vorbereiten. Halleluja. Und ich möchte einfach kurz was dazu sagen. Weißt du, ich lese einfach mal Offenbarung 19, Vers 6 bis 10. Während du dich bereit machst, und da heißt es Offenbarung 19, Vers 6 bis 10. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser. Und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau oder seine Braut hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Halleluja, Halleluja. Weißt du, das Abendmahl ist eigentlich ein Vorschatten auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Amen. Eines Tages werden wir diese ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Bräutigam, mit unserem Geliebten, mit Jesus genießen. Amen. Halleluja. Und das Wort sagt, glückselig, wer eingeladen ist zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich sage dir etwas, hier auf dieser Welt ergeht die Einladung an jeden Einzelnen, so wie auch heute Morgen hier die Einladung ergangen ist, an jeden Einzelnen. Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und werde das Mahl mit ihm halten. Die Einladung ergeht an jeden Einzelnen in die Gemeinschaft mit Jesus, jeden Menschen auf dieser Erde. Die Einladung geht raus. Amen. Und jeder, der sie hört, kommt in diese Gemeinschaft. Und wenn dann dieser Tag kommt, von dem die Offenbarung spricht, ganz am Ende der Zeit, dann werden diejenigen, die die Einladung hier auf der Erde gehört haben, sie werden diese Einladung bekommen zum Hochzeitsmahl des Lammes dort oben. Halleluja. Hier auf der Erde fällt die Entscheidung. Hier auf der Erde ergeht die erste Einladung. Dort kommt die endgültige Einladung, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Ich gehe davon aus, dass du dich entschieden hast, Amen, diese Einladung anzunehmen. Ich gehe davon aus, dass du dich entschieden hast für die Gemeinschaft mit dem Lamm. Ich gehe davon aus, dass du dich entschieden hast, diesem Lamm nachzufolgen. Amen. Weil es ist eine Nachfolge. Weil es ist eine Entscheidung, zu Jesus zu kommen, wie wir heute Morgen gesehen haben. Es ist eine Entscheidung, zu Jesus zu kommen. Aber es sind viele Entscheidungen, bei Jesus zu bleiben. Amen. bis zum Hochzeitsmahl des Lammes, bis zum Ende. Halleluja. Amen. Und um uns zu stärken in unserer Entscheidung der Nachfolge des Lammes, um uns zu stärken, hat Jesus gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, dies tut zur Erinnerung. Erinnert euch daran, wozu ihr berufen seid. Erinnert euch daran, dass ihr berufen seid in die Gemeinschaft mit dem Lamm. Erinnert euch daran, wem ihr nachfolgt. Erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Und erinnert euch daran, wer ich für euch bin und wer ihr für mich seid. Denn weißt du, der Bräutigam sehnt sich nach der Gemeinschaft mit der Braut. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Jesus hat gesagt, bevor er das letzte Abendmahl mit den Jüngern gefeiert hat, hat gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, das Abendmahl mit euch zu feiern. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich heute Morgen nach der Gemeinschaft mit dir, immer wieder neu. Und das Abendmahl ist ein Mahl der innigen Gemeinschaft mit ihm, weil im Abendmahl nehmen wir im Glauben ihn auf. Wir vereinigen uns im Glauben mit ihm. Und deswegen sagt auch Paulus, wir sollen es nicht leichtfertig tun, sondern er sagt, ja, wenn wir es leichtfertig tun, wenn wir den Leib Christi nicht richtig unterscheiden, was heißt es? Wenn wir etwas in unserem Herzen haben gegen den Leib Christi, wenn wir in unserem Herzen mit Unvergebenheit belastet sind, wenn da Dinge sind von Spaltung oder Trennung, Gedanken einfach, uns über andere stellen, Stolz oder was auch immer, diese Dinge. Ja, er sagt, wer unwürdig dieses Mahl hält, weil es das Mahl der Gemeinschaft ist, ja, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das ist schon eine Sache. Ja, Bobby hat gestern gesagt, bei den Tüchern, die er gesegnet hat, er hat gesagt, ich weiß nicht, ob du genau zugehört hast, aber er hat gesagt, wenn du diese gesalbten Tücher aufhast, dann wage nicht, mit diesem Tuch, was weiß ich, zum Saufen zu gehen oder was weiß ich, irgendwelche anderen komischen Dinge zu machen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Weißt du, die Salbung ist gefährlich für Dämonen und sie wird gefährlich für dich, wenn du sie beherbergst und versuchst trotzdem, Gemeinschaft mit der Salbung zu haben. Ich weiß mal einmal, das ist ein Beispiel zu dem, was Bobby gestern gesagt hat mit den Tüchern. Einmal haben wir auch Tücher gesegnet, wir machen das ja immer wieder, Tücher gesegnet und da war eine Frau im Gottesdienst und sie hatte einen Schal segnen lassen und sie ist nach Hause gegangen und ihr Sohn war Satanist, also wirklich Satanist. Und sie kam nach Hause und ihr Sohn ist Satanist, aber er ist ein höflicher Sohn und deswegen hat er seiner Mutter aus dem Mantel geholfen und dabei hat er ihren Schal berührt und er wusste überhaupt nicht, was passiert war. Aber er hat den Schal berührt, der hier gesegnet wurde und er ist zurückgeschreckt und gesagt, oh, was ist mit dem Schal? Was hast du mit dem Schal gemacht? Er konnte ihn nicht anfassen. Und dann hat sie ihm gesagt, ja, der ist gesegnet worden. Halleluja. Weißt du, das ist die Salbung. Amen. Das ist die Salbung Gottes. Und jetzt, was wir jetzt tun, ist, wir haben wirklich wir nehmen diese beiden, Bestandteile oder wie soll man sagen, diese beiden Attribute des Gekreuzigten und des Auferstandenen. Wir nehmen sie in uns auf, wir vereinigen uns damit. Okay? Deswegen sagt Paulus, der Mensch prüfe sich selbst, wenn da noch irgendwas in deinem Herzen ist. Also dann entscheide ich jetzt ganz schnell, es loszuwerden. Entscheide ganz schnell zu vergeben. Entscheide ganz schnell, um Vergebung zu bitten. Er sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Weißt du, du musst ja nicht Angst haben vor Verdammnis, sondern du musst einfach nur aufrichtig bekennen und aufrichtig sagen, jawohl, Herr, ich brauche Vergebung, okay? Und dann kannst du dein Herz bereit machen für diese Gemeinschaft. Und dann kannst du sagen, jawohl, Jesus, danke, dass du mich daran erinnerst, wozu ich berufen bin. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich in die Gemeinschaft mit deinem zerbrochenen Leib berufen bin. Danke, dass dein zerbrochener Leib mir Heilung schenkt. Danke für dein vergossenes Blut, dass es mir neues Leben schenkt, Vergebung der Sünde. Weißt du, die Sache ist die, da hat Bobby gestern darauf hingewiesen, die Sache ist tatsächlich die, weißt du, wenn Paulus sagt, auf der einen Seite, wenn jemand unwürdig das Brot isst und das Blut isst, dann heißt es, sagt er ja, einige sind sogar deswegen schwach und krank geworden und dann gut teils in den Schlafen. Ja, wenn das auf der einen Seite gilt, wenn wir es unwürdig tun, dann gilt auch auf der anderen Seite, wenn wir wirklich bedeckt mit dem Blut Jesu das Abendmahl nehmen, dann gilt das Gegenteil. Dann werden wir nämlich nicht schwach und entschlafen, sondern dann werden wir stark und gesund und umso länger leben. Amen. Halleluja. Also nimmst du die Attribute des ewigen Lebens auf und Psalm 103, Vers 5 sagt ja auch, er erneuert deine Jugend wie bei einem Adler. Also nimm es im Glauben auf als einen Jungbrunnen. Nimm es im Glauben auf zur Heilung für deinen Körper. Wir nehmen jetzt als erstes den zerbrochenen Leib von Jesus. Wir nehmen das Brot in die Hand. Mach einfach die Oblate raus und nimm sie in die Hand. Und dann wollen wir einfach das zusammen hochhalten und zusammen segnen und uns bewusst machen, was hier geschieht. Ja, der zerbrochene Leib Jesu für uns gegeben, damit wir Heilung empfangen. Halt einfach den zerbrochenen Leib von Jesus hoch. Und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deinen zerbrochenen Leib. Du hast gesagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Dies tut, so oft ihr es esst, zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, Herr, wir danken dir, Herr. Durch deine Wunden sind wir geheilt, Herr. Danke, dass dieser dein zerbrochener Leib, der du in jugendlichem Alter für uns gestorben bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass durch deinen zerbrochenen Leib, Herr, du uns ewiges Leben, ja, langes Leben, gesundes Leben, Erneuerung unserer Jugend gibst, Herr. Wir nehmen es auf, Herr, zur Erneuerung unseres Leibes, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam essen. Oh, danke, Jesus. Wow. Wow. Oh, sieh es wirklich, wie es in alle deine Poren hineinfließt. Also die Substanz dieses Leibes, dieses, das, was du aufgenommen hast, fließt jetzt, weißt du, es wird im ganzen Körper verteilt. Überall. Das macht schon deinen Blutkreislauf. Aber es ist ein Symbol dafür, für das, was im Geist passiert. Wirklich durch dein Blut, durch deine Organe, durch jede Zelle deines Körpers. Puh. Erneuerung. Halleluja. Wie bei einem Adler. Frische Jugend. In Jesu Namen. Halleluja. Schau dir Bobby an, er wird 80 im November. Und schau mal, ich meine, so predigen viele 30-Jährige nicht. Amen. Ist es so? Halleluja. Ja. Das ist die Erneuerung. Die Erneuerung der Jugend. Halleluja. Jesus. Jesus. Lass uns den zweiten Teil des Bechers öffnen. Lass uns zum Blut Jesu kommen. Lass es uns hochhalten gemeinsam. Und Jesus, du hast gesagt, dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Danke, Herr, dass du dein Blut für uns vergossen hast, Herr. Dein Blut ist zwischen uns gekommen und die Sünde und die Trennung vom Vater. Und dein Blut hat diese Trennung überwunden, Herr. Und das Wort Gottes sagt auch, das Leben ist im Blut, Herr. So ist dein Leben in diesem Blut geflossen, Herr. Und dein Leben war nicht irgendein Leben, Herr. Es war nicht einfach das Leben eines Menschen, Herr, sondern es war das Leben Gottes. Es war das ewige, das Zoe-Leben, das himmlische, das übernatürliche Leben, Herr. Das Auferstehungsleben, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Vergebung der Sünden, Herr. Danke, Herr, alles, was wir dir auch gerade jetzt vielleicht in unserem Herzen noch bekannt haben, Herr. Uns ist vergeben durch dein Blut, Herr. Und du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Und du lässt dein neues Leben im Geist und in Kraft in uns wirksam werden, Herr. In Jesu Namen, indem wir es im Glauben trinken, danken wir dir, Herr, dass es jede Pore unseres Seins durchdringt, Herr. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam trinken. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Puh. Oh, wir lieben dich, Herr. Danke, wow, das ist... Lass uns ihm einfach nochmal danken. Können wir irgendeinen Danke singen, irgendein Danke einfach zum Ausdruck bringen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, die Ordner sammeln die Becher ein, aber lass uns ihm einfach danken. Danke, danke, danke, Erde, danke, danke für deine Liebe. Du bist so gut zu mir. Danke, Vater, danke. Vater, danke, danke für deine Liebe, du bist so gut zu mir. Yeah. Danke, lass uns nochmal dem Vater danken, Halleluja. Glückselig ist, wer eingeladen ist zu diesem Mahl, Halleluja. Wir haben die Einladung gehört, Herr, wir danken dir, Herr, dass wir eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, Herr. Danke, Herr, danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, Halleluja, Halleluja. Und jetzt sagen wir ihm danke, danke, danke für das, was du heute Morgen vorbereitet hast durch einen herrlichen, mächtigen, wunderbaren, seit Jahrzehnten von Gott gesegneten, bewährten, gesetzten Mann Gottes und wunderbaren Freund. Wir freuen uns heute Morgen und wir wollen wirklich auch Gott Danke sagen und ehren, einfach, wen er uns hier geschickt hat. Andreas Herrmann aus Wiesbaden, Halleluja, herzlich willkommen nochmal. Danke, Vater, danke, Andreas, Halleluja. Ihr seid so nett und lieb. Ihr seid, hey, dieses Wochenende ist so toll gewesen. Die Gemeinschaft mit euch ist so brillant. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist da. Und ich sage dir heute Morgen was. Wer heute Morgen zerknittert in den Spiegel geschaut hat, soll wissen, der Tag mit Jesus hat viele Entfaltungsmöglichkeiten. Okay? So. Okay, ich möchte euch mal mit reinnehmen. Gestern ist so ein Satz gefallen, ich glaube, Bobby hat es gesagt. Ein Tag kann alles verändern. Stimmt's? Erinnert ihr euch? Ein Tag kann alles verändern. Ich war im Gebet in der Vorbereitung, es war in der Pandemiezeit, okay? Du kannst keine Versammlung haben, du sprichst in leeren Saal in eine Kamera rein und betest da rein. Und ich war in der Vorbereitung und der Herr redet, das war dieser besondere Tag, so unscheinbar, und er sagt, Andreas, ich werde eine Tür öffnen. Und ich weiß eins, wenn er eine Tür öffnet, dann ist das eine Tür, das Evangelium zu verkündigen. Und ich habe das so bewahrt. Und dann 3 Tage später ungefähr, ich denke, es waren 3 Tage, ruft mich ein pakistanischer Pastor an, der geflohen war aus Pakistan, weil die Taliban ihn verfolgt hatten. Und er ist dann irgendwie bei uns in der Gemeinde gelandet und er hat verschiedene Gemeinden gegründet gehabt. Und ich habe probiert, mit ihm eine Gemeinde aufzubauen, eine pakistanische. Das hat alles nicht geklappt. Ich muss sagen, ich war echt ein bisschen enttäuscht von diesem Mann. Aber er ruft mich dann an und sagt, lass uns den Heilungsgottesdienst übertragen. Im ersten Moment habe ich gesagt, du, der ist doch auf Deutsch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Er sagt, die Salbung wird wirken. Okay. Ich sage, dann machen wir es wenigstens in Englisch. Wir machen noch eine englisch-deutsche Übersetzung. Okay. Gesagt, getan. Und 14 Tage später kriegen wir einfach das Feedback. Also die haben es irgendwie über einen Kanal nach Pakistan rein, einen Fernsehkanal, und blinde Augen sind aufgegangen, dramatische Dinge sind passiert, jemand ist aus dem Rollstuhl geklettert. Wir hatten dieser Gemeinde Rollstühle geschenkt. Das waren so, ja, du sitzt so drin und du kannst dann so mit den Armen was bewegen, ne? Und dann drehen sich die Räder. Und ein Mann, der 10 Jahre quasi gelähmt war, ist rausgeklettert und Jesus hat ihn geheilt. Und eine Frau, die, warte. Eine Frau, die einfach einen dicken Tumor im Magenbereich hatte, ist geheilt worden. So viele Dinge, die Berichte kamen, und er war so völlig aus dem Häuschen. Er war völlig aus dem Häuschen und hat gesagt, wir müssen das jetzt weitermachen. So, er hat, was ich nicht verstanden hatte, war, dass er vor 2 Jahre lang das ganze System weitergesteuert hat, die Gemeinde. Deswegen war er wahrscheinlich nicht so richtig hier gelandet. Und ich habe verstanden, er hat ein Herz aus Gold, weil ich habe jetzt mit ihm in Pakistan zusammengearbeitet. Aber das Interessante ist, wir haben 22 Monate, ich habe jeden Heilungsgottesdienst mich intensiv darauf vorbereitet und wir haben gebetet und Gott hat gewirkt. Und in diesen 22 Monaten sind Tausende zum Glauben gekommen. Tausende. Und nicht nur das. Weißt du, nicht nur das, sondern sie... Du musst dir vorstellen, in Pakistan hat nicht jeder einen Fernseher, ja, das sind die Ärmsten der Armen. So, die stellen einfach einen Fernseher irgendwo auf und dann sind plötzlich 40, 50 Leute davor. Und dann sagt so ein komischer Prediger aus Deutschland, der probiert im pakistanischen Stil zu predigen, okay, der sagt dann, leg die Hand auf die kranke Körperstelle und die Kraft Gottes wird kommen. Und ich bin hier physisch verbunden und im Geist mit ihm und jetzt wird's passieren und leg die Hand drauf und bam, und die Wunder sind passiert. Und das ging so 22 Monate lang und dann sind wir eingeladen worden, wir sind hingegangen. Wir haben inzwischen, und das ist für mich ein Wunder, ich habe in Pakistan, ich kann ja nur kurz zusammenfassen, eine Not gesehen, wie die Menschen dort leben. Ich sehe, 80% haben keinen Zugang zu gutem, frischem Wasser. Und ich habe einfach gesagt, wir müssen da was machen. Wir haben darüber geredet, wir müssen Wasserfilteranlagen bauen, ja, wo so 160 Meter in die Tiefe geht, gebohrt, das Wasser wird, kommt hoch in einen Tank rein, in sämtliche Carbonfilter, Arsenfilter und andere Mikrofilter und so weiter, und dann können Sie es trinken. Aber so ein Ding kostet 30.000 Euro. Und wir haben noch eine andere Not gesehen, die werde ich jetzt nicht erzählen, weil es geht jetzt nicht um Pakistan groß, aber ich will dir eins sagen, das interessante Ding ist, ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe gesagt, Herr, wie können wir da was machen? Wie können wir was machen mit dem Wasserfilter? Ich habe keine Kohle. Die Gemeinde hat auch nicht unbegrenzt Geld. Ja? Wir haben schon so viel da reingegeben. Aber das Erste, was passiert ist, ich traue einen Ehemann und ich habe das Traugespräch mit dem und seiner zukünftigen. Und ich bin noch so im Overflow von Pakistan. Und da sagt er, gibt er mir einen Handschlag, das ist die erste Wasserfilteranlage. Batsch, in meine Hand. Und dann war ich auf der Hochzeit. Ich rede mit jemandem am Tisch und er sagt, hier, die nächste Wasserfilteranlage. Batsch. Ja, und so ging es so ging's weiter. Und jede Wasserfilteranlage ist an einer Gemeinde gebunden und fließt sozusagen. Und Menschen anderer Religionen, ihr wisst, das ist nicht ganz so einfach da, ja, die kriegen lebendiges Wasser. Ja, und es ist so... Ist so gut. Und ich sag euch, wenn ich nicht gehört hätte, wenn Gott nicht gesagt hätte, ich öffne eine Tür, wäre ich nicht auf das alles eingegangen. Und jetzt zeigen wir euch einen ganz kurzen Clip. Einfach so von dem, was da läuft. Du kannst hier mal das Licht ausmachen. Ah, das Bild fehlt. Mach's nochmal. Okay. Da hinten läuft was. Okay. Okay, Kampf mit der Technik. Ja, irgendwas ist da schief gelaufen. Okay, das ist nicht, was wir brauchen. Okay, here we are. Ein Tag kann alles verändern, ja? Es fühlt sich nicht so an, aber die Veränderung beginnt und Gott ist mit dir unterwegs. Ich hab vor kurzem Offenbarung 1, Vers 6 gelesen. Und da steht ein interessanter Satz, dass Gott sagt, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Ich habe gedacht, über Priester wissen wir schon genug Bescheid, okay? Das sind die Vermittler, das wissen wir Bescheid. Aber wenn er sagt, du bist ein König oder du bist eine Königin, was bedeutet das? Hab schon mal darüber nachgedacht, ja? Ich sag mal so, wenn er sagt, du bist ein König oder eine Königin, dann ist die nächste Frage, wo ist dein Thron? Kennst du deinen Thron? Kennst du deinen Thron? Der Thron ist nicht im physischen Bereich. Der Thron ist in einer geistlichen Dimension. Der Thron ist an himmlischen Orten, wo Autoritäten freigeschaltet werden. Und wir haben diese Verse gelesen, ich möchte es nochmal vorlesen, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung der himmlischen Regionen. Das ist nicht nur der dritte Himmel, der Regionen, gewaltige Regionen. Und wir haben Zugang zu diesen himmlischen Räumen. Und ich will das nochmal unterstreichen. Epheser 2, Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in himmlische Regionen in Christus. Warum? Damit die kommenden Weltzeiten, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Also, wo ist dein Thron? Der Thron ist der Ort der verliehenen Autorität, die Gott für uns bereitet hat. Und ich sage dir eins, wenn du auf deinem Thron sitzt, den Gott für dich hat, kann kein Teufel dich da raushauen. Nichts kann dich da raushauen, ja. Und die Autorität ist gewaltig. Und ich sage das jetzt nicht stolz, aber weißt du, ein König sitzt auf dem Thron und er gibt Erlässe. Und er hat Mitarbeiterteam. Und was wir uns bewusst machen müssen, mir ist das klar geworden in den letzten 2 Jahren, dass ich ein erweitertes Team habe von Engeln. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe es im Geist wahrgenommen. Aber ich habe ein erweitertes Team. Und mein Thron hat zu tun mit Heilung, hat zu tun mit einem geöffneten Himmel, hat damit zu tun, dass Ketten und Bindungen gebrochen werden und hat damit zu tun, dass die Hölle geplündert wird und der Himmel bevölkert wird. Ja? Und warum sieht man die Kraft nicht in dem Leben der Menschen? Ich sage euch, weil die Leute nicht auf ihren Thron sich setzen, weil sie gar kein Verständnis davon haben, dass es das gibt. Ja? Ich glaube, dass der Teufel ganz viele Throne eingesammelt hat von Menschen, von lieben Geschwistern, die sich nicht auf ihren Thron gesetzt haben. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ein Christ seinen Platz der Autorität einnimmt, den ich jetzt mal Thron nenne, als Metapher, ja, dann verliert die Finsternis einen Thron. Und die Power steigt und die Frequenz steigt im Reich Gottes und die Durchbrüche kommen. Weißt du was, wir kämpfen hier unten auf der Erde. Und wir reden ja von 3 Himmeln. Ich will da nur ganz kurz, das ist noch nicht die Predigt, das ist nur der Anmarschweg. Aber hier unten auf der Erde, da kämpfen wir auf dem untersten Level. Wir bekämpfen unseren Ehepartner, wir kämpfen mit Menschen. Und die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut allein. Okay, dann sagen die anderen, okay, habe ich verstanden. Und dann binden sie und gehen in den zweiten Himmel und ballern da rein und wundern sich, dass sie eine blutige Nase kriegen. Die Frage ist, wo ist der Ort der Autorität? Und ich erkläre es erst noch eine Etage drüber. Er ist im 3. Himmel. Hol dir keine blutige Nase, geh in die Dimension und dann lass dir vom Vater genau zeigen, ihr sagt, was ich den Vater tun sehe, das ist, was ich tue. Lass dir genau zeigen, was dran ist. Und wenn er dir ein Mandat gibt und dann müssen wir lernen, es auszusprechen, dann sprechen wir in die unsichtbare Welt und die Engel werden sich bewegen und sie werden die Dinge performen, die dann zustande kommen. Und das ist das, was mich total begeistert. Ja? Und lass mich dir die Frage nochmal stellen. Wo ist dein Thron? Ich musste mir ein bisschen Gedanken machen über den Thron, über diese Geschichte und ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung von dem, was Gott freigeschaltet hat. Und auch in der himmlischen Dimension, wenn da irgendwelche Ressourcen rumliegen, dann sage ich, Herr, schaff sie auf den Thron. Verstehst du, weil die Aufgabe ist so groß, ich brauche himmlischen Support. Ja? Jawohl, wir brauchen das. Und heute Morgen möchte ich nochmal auf den Nagel hämmern und sagen, fokussiere auf den Heiligen Geist, denn er ist unser Partner. Er hilft dir, viele geistliche Schlachten zu schlagen, denn wir sind hier in einem Kampf. Ja? Und ich durfte so viele Menschen zum Glauben kommen sehen, wegen der wunderbaren Person des Heiligen Geistes. Und ich habe ihm vor vielen, vielen Jahren habe ich ihm eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, warum bin ich hier? Was ist meine Bestimmung? Ich habe mich in einen Raum eingeschlossen und gefühlte 3 Stunden gewartet und habe nichts gehört. Dann bin ich in den Wald gegangen und bin rumgelaufen, habe gebetet und auf einmal redet er. Und er hat mir all die Dinge gesagt, in deren Erfüllungsdynamik ich heute lebe. Er hat gesagt, Andreas, du wirst einen Heilungsdienst haben. Er hat gesagt, Andreas, du wirst zu vielen Leuten kommunizieren. Damals wusste ich nicht, dass es die TV-Arbeit war, wo wir so viele Jahre über die Medienarbeit da unterwegs waren. Und er hat mir noch mehr Dinge, er hat gesagt, du wirst 3 Gemeinden gründen. Und exakt 3 Gemeinden habe ich gegründet. 3, nicht mehr. Und die eine ist eine Multisite, eine Gemeinde mit verschiedenen Standorten. Also all diese Dinge sind in Erfüllung gegangen. So der Heilige Geist möchte zu uns reden und unsere Bestimmung zeigen. Fokussier auf ihn. Und ich wiederhole, er möchte dich sponsern. Er wird dir seine Kraft verleihen. Du musst nicht ständig bitten. Er ist da und er sagt, ich gebe dir mehr. Du musst mit mir unterwegs sein. Ja? Und ich habe ich sage es nochmal, wir können in diesen Tagen, die sehr herausfordernd sind, nicht auf Sicht fahren. Wir brauchen Informationen aus der ersten Hand. Ich wiederhole, nicht second hand. Es ist gut, auf eine Konferenz zu kommen, aber du musst Gott für dich selber fragen. Du musst selber seine Stimme für dich hören. Du musst selber in der Lage sein dazu, ja? Und das geht nur, wenn wir auf ihn fokussiert sind. Und ich möchte heute einige Nuggets über den Heiligen Geist aus dem Römerbrief rausholen. Ich möchte aber zunächst sagen, jeder hier im Raum, der zu einem lebendigen Glauben gekommen ist, ist auch durch den Heiligen Geist dazu gekommen. Niemand von uns hat Gott gefunden. Gott hat dich gefunden und reingezogen in sein Reich durch den Heiligen Geist, okay? Und der Heilige Geist, das Wunderbare ist, er lebt hier auf Erden und er lebt in dir. Und unser geistliches Leben ist ein Beziehungsleben gekoppelt an ihn. Und an dem Tag, wo du dich mit ihm verbunden hast, 1. Korinther 6, Vers 17, heißt das, sind wir ein Geist mit ihm. Und wenn diese Verbindung da ist, weiß man nicht, wo dein Geist endet und seine anfängt. Und seit diesem Zeitpunkt hast du ewiges Leben bekommen. Du hast Erneuerung erlebt, du hast Wiederherstellung erlebt, aber du hast Kräfte und Ressourcen zur Verfügung, von denen du noch keine Ahnung hast, weil du noch keine Vorstellung vielleicht von deinem Thron hast, ja? Und das ist wichtig zu wissen. So, ich möchte uns ein bisschen sensibilisieren für diese wunderbare Person. Stell dir mal vor, wer von euch grillt gerne? Grillen? Ja. Also nicht gegrillt werden, sondern grillen, ja, okay. Und wie kam das, wie hat sich das entwickelt? Du hast irgendwann mal gesehen, da hat jemand Feuer gemacht, es hat gut gerochen und dann hat das Fleisch drauf gelegen. Und jetzt, wenn das jemand macht, läuft dir das Wasser schon im Mund zusammen, okay. Du bist drauf konditioniert und so ist es, so muss unser Leben sein in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Unser Sensorium muss anspringen. Schau, da war ein Jakob, der schläft. Vermutlich hat er seinen Kopf auf den Stein gepackt, wo sein Vorfahre Abraham den Ort gesegnet hatte. Und auf einmal träumt er und da sieht er die Himmelsleiter, die den Himmel mit der Erde verbindet. Und als er aufsteht, sagt er, das ist hier ein Bild gemalt. Das ist die Himmelsleiter, ja, super. Und die Leiter verbindet zwei Dimensionen. Sie verbindet den Himmel mit der Erde. Und er sagt, dies ist kein normaler Ort. Ich bin so oft hier lang gelaufen, aber ich hatte keine Ahnung, dass hier ein Portal ist, dass hier eine Öffnung ist. Ja? Schau, und wir müssen die Augen geöffnet kriegen, wir müssen uns sensibilisieren für diesen Bereich. Ich musste denken an einen Propheten, der morgens gemütlich sein Müsli gefuttert hat, aber sein Diener war so verschreckt, weil er die vielen Feinde gesehen hat. Und er hatte solch eine Angst. Unterm Kittel, ja. Der ist mit seinem Puls um die Wette gerannt, emotional, ja. Und er sieht den relaxten Propheten. Und der Prophet sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen. Als die Augen geöffnet waren, hat er gesehen, es sind mehr mit uns als gegen uns. Und das verändert alles. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich nicht so viel Angst haben müssen. Hätte ich das gewusst, ja. Es ist so wichtig, dass wir uns sensibilisieren für diesen Bereich. Und ich möchte einfach eure Sinne schärfen dafür, weil wir müssen wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Salbung da ist. Und ich habe in meinem Vortrag gesagt, das, was die Mystiker früher gemacht haben, die Gegenwart Gottes praktizieren, das ist etwas, was wir einüben müssen. Es muss einfach regelmäßige Routine sein. Gott, ich bin hier, du bist hier, okay. Wir richten uns aus mit Geist, Seele und Leib auf ihn. Und du merkst plötzlich, wie sich da etwas öffnet und wie etwas passiert. Weißt du, wenn Gott so groß ist, wie er sagt, dann müsste er doch leicht zu finden sein, oder? Ja. Jemand, der so groß ist in meinem Leben, sollte nicht schwer zu finden sein. Aber ich muss mich nur ein bisschen mehr sensibilisieren, ihn zu entdecken. Verstehst du? So, jetzt kommen wir langsam beim Römerbrief an. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Jawohl, ich lebe verbunden mit dem Heiligen Geist, ein Leben im Geist, nicht nach den Prinzipien der sündhaften, gefallenen Welt. Und weil ich ausgerichtet bin auf ihn, werde ich erleben, dass wenn ich zu dem Berg spreche, er sich hinwegheben wird. Und ich werde erleben, dass wenn ich prophezeie, etwas rauskommen wird. Ja, nicht irgendwelche Fantasien, die man sich zusammenbastelt. Und ich werde erleben, dass die Licht- und Salzkraft sich in mir entfaltet. Und ich werde erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich werde erleben, dass Menschen geheilt werden. Okay? Ich werde erleben, dass die Zeichen und Wunder mir folgen werden. Ich werde erleben, dass ich der größte Albtraum des Teufels werde. Und dass der Teufel erst einen ruhigen Tag hat, wenn du umgezogen bist, okay? In die nächste Dimension. Ja. Weil jeden Morgen, wenn du aufwachst, ist so ein kleiner Teufel da bei dir im Zimmer und der sagt, Teufel, er ist gerade eben aufgewacht. Wir müssen wieder aufpassen, ja? Wir müssen aufpassen. Okay. Also, das war Römer 8, Vers 1, da sind wir mal eingestiegen. Und wir gehen mal weiter. Epheser 8, Vers 14, wir springen mal ein bisschen weiter. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Das Problem bei vielen von uns ist, dass wir denken, Gottes Wege sind so hoch, dass wir nicht drankommen. Ja? Wir verstehen nicht, dass Gott zu uns redet. Wir haben uns nicht dafür sensibilisiert. Ich will dir nur ein Beispiel geben. Hat jemand von euch schon mal erlebt, du hast diesen inneren Impuls, ich sollte, jetzt mal fiktive Person, ich sollte die Erna anrufen. Und dann hast du die Erna angerufen und hast gemerkt, das war gerade noch im rechten Moment. Da war Strom drauf. Du hast das Intuition genannt oder Bauchgefühl. Aber es war nicht die Intuition und ein Bauchgefühl. Es war der Heilige Geist verbunden zu deinem Geist, der dir einen Impuls gegeben hat. Und jetzt merkst du das Ergebnis. Und das zeigt mir, ich muss mich sensibilisieren für sein Reden. Weil durch den Tag hindurch, durch Symbole, durch Dinge, die um mich herum passieren oder durch einen Tagtraum, da sind viel, viel mehr Informationen drin, als die, die ich so bisher wahrgenommen habe. Und das Problem ist, dass wir einen Hirnfilter haben. Wir haben vorhin mit Bob oben gesessen und darüber geredet, über den Hirnfilter. Das ist ein großes Problem. Die kleinen Kinder haben diesen Hirnfilter nicht. Die können noch viel besser in die transzendente Welt reinschauen. Aber durch unsere rationale Erleuchtung, die wir mitkriegen hier als Mitteleuropäer, schön trainiert, da verlierst du eine gewisse Dimension. Und dann müssen wir schauen, dass die Impulse des Geistes durchkommen. Und wie kommen sie durch? Zum Beispiel, wenn wir in Sprachen reden. Dann schalte ich immer meinen Hirnfilter aus. Ja? Wenn du in Sprachen redest, ist der Hirnfilter ausgeschaltet. Aber dann musst du Raum geben, dass die Informationen durchkommen können, dass Gott reden kann zu uns. Ja? Und weil dein Hirnfilter sagt, das ist Blödsinn, das ist totaler Schwachsinn, was du da gerade denkst. Vergiss es, haus in die Tonne. Weißt du was? Meistens ist der erste Impuls der richtige gewesen. Meistens, ja. Und je mehr wir uns in dem Heiligen Geist hingeben, umso mehr wandeln wir im Heiligen Geist, umso mehr werden wir von ihm geleitet. Und wenn der Heilige Geist sich im Leben von Menschen bewegt, wird er in der Bibel immer mit Wasser verglichen. Also sehr häufig. Ich will euch mal ein paar Beispiele nur geben. Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser ausgießen auf das dürstige Land und auf deine Nachkommen, okay? Und dann Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So interessant ist, wenn Gottes Geist kollektiv auf eine Gruppe kommt, dann wird es meistens als ein Regen beschrieben. Aber wenn Gott wirkt durch einen Menschen, ist es ein Strom, okay? Ein Strom, der fließt. Und übrigens, Wasser reinigt. Weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Wasser reinigt. Und der Heilige Geist überführt von Schuld, also reinigt er auch. Ja? Da gibt es so viele Parallelen, Wasser reinigt oder Wasser löscht den Durst. Jesus sagt zu der Frau im Brunnen, weißt du, von dem Wasser kriegen wir alle mal wieder Durst. Aber das Wasser, was ich dir geben werde, du wirst niemals mehr dürsten. Ihr sagt, wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Er sagt, da wird etwas gestillt werden. Und der Heilige Geist löscht den Durst. Noch etwas. Wasser erfrischt. Weißt du was, wenn du von der Quelle trinkst, von der ich rede, von dem Wasser des Heiligen Geistes, dann kommst du wie eine Stange Dynamit frisch von der Quelle, okay? Und die Leute sagen, was mit dem passiert, ja? Die Leute fragen so häufig, ja, bist du denn nicht ausgepowert nach so einer Veranstaltung oder sowas? Du hast doch so viel Energie. Nein, die verstehen nicht, dass wir von der Quelle getrunken haben, ja? Dass es eine Erfrischungsquelle ist, die wir aufsuchen sollen. Oder Wasser wird auch gebraucht, um Früchte hervorzubringen. Stimmt's? So, pass auf. Was sagt die Bibel? Sie redet von den Früchten des Geistes. Galater 5, Vers 22, okay? Also die Früchte, die werden hervorgebracht. Noch etwas. Wir taufen Menschen im Wasser. Stimmt's? Aber es gibt auch eine Taufe im Heiligen Geist. Okay? Also die Parallelen sind schon ziemlich stark an der Stelle. Und die Bibel redet vom Frühregen und die redet vom Spätregen. Und ich glaube, wir leben in den Tagen, wo wir zunehmend in den Spätregen richtig reinkommen. Und weißt du, wenn es über eine Region regnet und eine andere nicht, dann gehen die Menschen in die Region, wo es geregnet hat. Und spirituell, geistlich genau das Gleiche. Wenn der Geist Gottes an einem Ort etwas macht, dann pilgern die Leute nach Toronto, dann pilgern sie nach Pensacola, dann pilgern sie auch hierher zu dieser Konferenz oder sonst wohin. Die Menschen sind in Bewegung dorthin, wo es regnet. Aber die Frage ist, warum regnet es noch nicht überall? Gott lässt es im Moment noch nicht überall regnen. Soll ich das sagen? Weil das Feld noch nicht reif zur Ernte ist. Ja? Weil die Leute, und das ist die Antwort, noch nicht durstig genug sind. Und der Grund, warum in Pakistan die Dinge passieren, wie sie passieren, ist, die Leute sind so durstig. Die Leute sind so hungrig. Die Leute haben kein medizinisches Unterstützungssystem mehr. Die Leute wissen nicht, ob sie am dritten Tag noch überlebt haben. Also das, was wir alles erlebt haben, das ist so schockierend. Aber der Herr wirkt gewaltig. Der Herr wirkt so gewaltig. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus zu jedem von euch? Er sagt, du bist eine Wasserfilteranlage. Aus dir strömen lebendige Wasserhähne. Okay, das ist 5, 6 Wasserhähne. Und das Wasser fließt aus dir heraus. Und die Menschen werden immer durstiger, das kann ich prophezeien. Ja? Weißt du, warum sie durstiger werden? Wegen den Erschütterungen, wegen den Pandemien, wegen den Kriegen, wegen den Unsicherheiten, wegen Lebensmittelverknappung, verstehst du, wegen Medikamentenverknappung und, ja. Wegen den vielen Dingen, die passieren, wegen, ja, Dinge, die noch kommen werden. Und die Geist-zu-Geist-Beziehung muss gelebt werden, damit die Ströme durch dich in diese Welt fließen. Genau zu dieser Zeit. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf diesem Planeten, okay? Und woran erkennst du Menschen, die zwar zum Glauben gekommen sind, irgendwie den Heiligen Geist auch haben, aber sie leben geistlich nicht richtig, ja? Woran erkennst du das? Die sagen immer, bitte bete für mich, bitte glaube für mich, bitte höre für mich, bitte prophezei für mich, bitte leg mir die Hände auf, bitte entertain mich spirituell, bitte gib mir deine Secondhand-Informationen. Ja. Aber ich sag dir, die Leute sehen nicht die Ströme. Sie gehen zu den Leuten, wo die Ströme fließen. Ja. Aber wenn du die Ströme erleben willst, dann musst du einen Preis bezahlen. Ja. Verbringe Zeit mit ihm, dann spürst du ihn. Verbringe Zeit mit ihm, dann hörst du ihn. Verbringe Zeit mit ihm und du erhältst die Kraft, die du brauchst. Und ich sage euch was, Beziehung braucht Zeit. Es ist einfach so, ja. Wenn ich am Beten bin und plötzlich klingelt das Telefon, das Handy klingelt und ich gehe ran, dann habe ich ja mein Gespräch mit ihm unterbrochen. Und dann rede ich mit einer anderen Person und danach sind meine Gedanken ganz woanders und ich gehe nicht mehr zurück. Aber weißt du, Gott ist ein Liebender, aber auch ein in diesem Sinne ein eifersüchtiger Gott. Ja? Und irgendetwas ist unterbrochen. Und weißt du, ich weiß eins, wenn wir der Welt etwas geben wollen, wenn die Ströme fließen sollen, dann müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Und bevor ich einen Heilungsdienst zum Beispiel durchführe bei uns, dann ist das immer so, dass ich Zeit in der Gegenwart verbringe. Was mache ich da? Ich diene ihm, ich bete ihn an, ich ordne mich ihm unter. Ich feiere das Abendmahl, so wie jetzt, aber ich feiere es ein bisschen extended, ein bisschen anders. Und dann warte ich auf den Herrn, dass er mich füllt. Ja, okay, und dann kommt etwas und dann gehe ich auf die Bühne. Und weißt du, was das Tolle ist? Er geht mit mir auf die Bühne. Weißt du warum? Weil ich Zeit mit ihm verbracht habe. Das ist das ganze Geheimnis und das ist, was ich liebe. Ja? Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns zu stärken. Ich habe mal eine Frage an euch. Eine ganz ehrliche Frage. Wer von euch hat Schwächen? Wow. Das ist ja die blanke Ehrlichkeit, die einem ins Gesicht schlägt. Willkommen im Club, okay? Willkommen im Club. Und deswegen hat Gott für jeden von euch, die ihr die Hände gehoben habt, und das sind alle gewesen, habe ich das Gefühl, ja, ein Vers auch hier drin, ne? In Römer 8, Vers 26. Da heißt es, genauso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Die Bibel sagt, nicht durch Heer oder Kraft oder Intelligenz oder Connections, Vitamin B und viele, viele andere Dinge, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, okay? Und Paulus hat ja was Interessantes gesagt, er hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich sage euch was, Leute, die stark in sich selbst sind, Leute, die nur in ihrer Gabe gehen, werden nie in das Übernatürliche reinkommen, weil sie nur im Natürlichen sich bewegen können, im Natürlichen ihrer natürlichen Stärken. Das ist alles. Aber wenn ich verstehe, ich bin begrenzt, ich bin endlich, ich bin bedürftig, ich brauche mehr von dir, mehr von dir, weniger von mir, mehr von dir, weniger von mir, mehr von dir, weniger von mir, okay? Und dann auf einmal gibt es einen Switch und dann passiert etwas. Und dann erlebst du die Kraft Gottes auf deinem Leben. Das ist so faszinierend. Und dann, wir lesen gerade mal den nächsten Vers, oder es geht noch weiter in Vers 26, Römer 8, Vers 26. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Also eine andere Not, eine andere Schwäche ist, ich weiß nicht, was ich beten soll. Okay, hier hilft er uns. Und dann Vers 27, und jetzt kommt's. Der, also der Heilige Geist, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wow, ich weiß nicht, wie du diese Stelle verstehst, aber ich vermute mal Folgendes, dass hier im Raum mehrere Christen sitzen, die sagen, oh Gott, bitte gib mir 3 Millionen Euro, dann werde ich für dein Reich ganz viel gute Dinge machen. Ja? Ich weiß, ihr meldet euch jetzt nicht, ja? Aber ich weiß, dass Menschen so gebetet haben. Und weißt du, was der Heilige Geist sagt? Vater, tu es auf gar keinen Fall. Gib ihm nicht die 3 Millionen. Denn er hat nicht die Kapazität, das zu handeln. Die Kohle steigt ihm in den Kopf. Er denkt, er ist etwas Besonderes. Er hört auf zu beten. Solange er die Nöte hatte, solange er Herausforderungen hatte, hat er noch zu uns gerufen. Aber er wird dann aufhören. Gib ihm auf keinen Fall 3 Millionen. Auf keinen Fall. Denn er muss noch transformiert werden in deine Natur hinein, okay? Und daran arbeitet doch der Heilige Geist, dass wir verwandelt werden und ihm ähnlicher werden. Und wie hilft uns der Geist noch, wenn wir schwach sind? Ich wiederhole, Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und weißt du, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, da steht nicht, da wird ein Flüsslein fließen, da wird ein kleines Rinnsal fließen, sondern da steht auch nicht, da wird ein Strom fließen, 2 Ströme, 3 Ströme. Da heißt es viele Ströme. Okay? Und ich sage euch was, wenn wir im Heiligen Geist sind, wenn wir ihn suchen, dann lernen wir verschiedene Ströme kennen. Und ein Strom, den ich jetzt ein bisschen kenne, ist der Heilungsstrom, okay? Und der Heilungsstrom, wenn du in ihm bist, dann fließt der Heilungsstrom. Dann legst du die Hand auf und es fließt ein Strom. Dann sprichst du ein Gebet kollektiv. Ihr habt nur einen kleinen Ausschnitt da gesehen, aber wie viele Leute sich allein bei dem Augenheilung gemeldet haben, es ist Wahnsinn, ja? Es ist eine Heilungsexplosion, die passiert, ja? Es sind die Ströme. Oder dass es einfach über den Bildschirm geht. Ist doch der Hammer, oder? Du bist in einem ganz anderen Land, was haben wir für Möglichkeiten heutzutage? Und der Strom fließt durch die Medien zu den Menschen. Ja? Dann gibt es einen Strom der Offenbarung. Gott offenbart, will dir offenbaren, was deine Bestimmung ist in diesen Tagen, in dieser Zeit. Warum bist du da? Er will dir Offenbarung geben über die Dinge, die kommen, dass du vorbereitet bist. Dann gibt es einen Strom der Worte der Erkenntnisse. Ja? Worte der Erkenntnisse, ein prophetisches Ding für Heilung, aber auch für andere Dinge. Ja? Jesus hat ein Wort der Erkenntnisse gesagt, werft das Netz nochmal auf der anderen Seite aus, Petrus. Und dann öffnete sich der Himmel über dem Netz und dann war es voll mit Fischen. Oder wenn der Herr sagt in der Veranstaltung, hier vorne in der dritten Reihe, da sitzt eine Person und du hast dies und das Problem, ja. Und die Person kommt nach vorne, du betest und sie wird geheilt. Und das passiert eigentlich bei uns in jedem Heilungsgottesdienst, fange ich meistens mit den Worten der Erkenntnissen an. Ja, es ist ein Strom, der da fließt und der aktiviert wird. Und die Leute nehmen das unterschiedlich wahr. Ne? Nur mal ganz kurz, Klammer auf. Einige können es lesen, das Wort der Erkenntnis. Einige träumen es. Ja, einige spüren es, ja, wenn du einen Schmerz spürst, der dir nicht gehört hat, zum Beispiel, ja, du hattest ihn vorher nicht und du gehst in den Raum, plötzlich hast du ihn, was könnte das sein? Ein Wort der Erkenntnis. So, der Heilige Geist redet ja zu uns auch über unseren Körper. So, wir müssen diese Sprachen ja alle so ein bisschen studieren, ja, oder du weißt einfach, dass du weißt, dass du weißt, ja. Ich weiß, ich gehe hier lang und bei der Person wird es gleich eine Explosion geben, ja, das weiß ich schon, das schicke ich schon Mitarbeiter hin, ja. Und boom, ich gehe hin und bah, da manifestiert sich etwas, ja, was nicht von Gott ist. So, es ist ein inneres Wissen manchmal. So, es ist ein Strom der Worte der Erkenntnisse. Leute, dann gibt es einen Strom, auf den darfst du niemals verzichten, solange du hier auf diesem Planeten bist. Es ist ein Strom des Trostes, denn der Heilige Geist ist ein Tröster, okay? Und wir gehen alle durch mancherlei Dinge, stimmt's? Und ich sag's hier, der Trost, ich bin auch durch Dinge gegangen, ich bin jetzt 64 Jahre alt, ja, mir geht schon bald die Zeit aus, aber ich will sie auskaufen, okay. Und ich bin durch Dinge gegangen, aber ich kann eins sagen, es gibt einen Trost, der ist in meinem Leben tiefer gegangen, wie der menschliche Versuch, mich zu trösten. Und jedes Mal, wenn wir jemanden beerdigen und der Schmerz ist da, es gibt einen Trost des Heiligen Geistes, der geht tiefer, wie der versucht, die Person zu trösten. Und wir müssen diesen Trost, diese Trostressourcen, wir müssen in diesen Strom reinkommen, dass wir das empfangen von ihm. Ja? Oder dann gibt es die Ströme der Gegenwart. Wow, die Präsenz ist so da. Und die Ströme der Gegenwart, die nehmen die Last von deinen Schultern runter. Schon mal erlebt? Die verschwinden. Aber wenn du nicht in diesen Strom gehst, nimmt die Last zu. Wird größer, es wird schwerer und schwerer und schwerer. Wir müssen in den Strom reingehen. Weil so viele Leute wollen ständig von der Seelsorge etwas kriegen, du kriegst es in viel besserer Form von Gott und vom Heiligen Geist, ja, den Zuspruch, den Trost und so weiter, ja. Manchmal merke ich, fließt auch ein Strom des Lobpreises aus mir raus. Da habe ich das Gefühl, dass er den selber anstimmt, der Heilige Geist, dass er mich so antriggert, ihn anzubeten, ja. Das ist irgendwo... Ich merke das, es kommt von ihm, ja, es kommt von ihm. Ein Strom des Lobpreises, ein Strom, der dich ihn anbeten lässt. Und wenn dieser Strom da ist, dann musst du mitfließen, dann musst du mitgehen und dann passieren wunderbare Sachen. Dann habe ich festgestellt, es gibt so einen Strom der Vollmacht und Autorität. Du merkst, Moment mal, jetzt hat sich die Atmosphäre verändert. Jetzt ist was anderes dran. Und ich verrate dir was ich mache, wenn ich merke, dass dieser Raum der Autorität, wenn dieser Strom plötzlich fließt, dann weiß ich, ich muss Autorität anwenden. Und dann weiß ich, es ist dran, die Dinge auszusprechen, die Gott mir zuvor gezeigt hat. Und dann spreche ich sie in das Unsichtbare und Dinge drehen und wenden sich. Das ist ein besonderer Raum. Aber du kannst da auch sehr schnell reinkommen, ja? In diesen Raum der Autorität und der Power, aus dem du heraussprichst. Manchmal kommt das direkt, dieser Strom, auf dich, wenn du unterwegs bist und du sprichst. Und dann werden Dinge geknackt im Sichtbaren und im Unsichtbaren, ja? Strom der Autorität hilft uns, das zu bewerkstelligen, was wir bewerkstelligen müssen, ja? Und zwar mit unseren Worten. Ja, das ist nochmal eine Dimension anders wie das Praktische, was wir sowieso tun müssen am Tag. Ja. Aber dann gibt es Ströme, die uns die Augen öffnen. Da müssen wir auch drin stehen, ja, in diesem Strom. Öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren. Ja. Und dieser Strom hilft dir, zu erfassen, was Gott hat. Dann, dieser Strom ist auch wichtig, ein Strom der Liebe, der fließt. Wow, ganz ehrlich, Auf diesem Planeten gibt es nicht genügend Liebe. Stimmt's? Schau, die Beatles haben schon gesungen, All You Need Is Love, und dann sind sie auseinandergegangen. Ja? Ja, warum? Weil nicht genug Liebe da ist. Ja? Aber es gibt einen Strom der Liebe, und der muss auch deinen Tank auffüllen, weil das, was in dir drin ist, kann auch aus dir rauskommen. Wir können nicht weitergeben, was wir nicht haben. Ja? Und all das ist uns geschenkt mit der wunderbaren Person des Heiligen Geistes. Wir müssen lernen, die verschiedenen Ströme kennenzulernen, wie sie sich anfühlen und uns da drin zu bewegen. Und all das passiert, wenn wir auf ihn warten. Und ich will es betonen, ich glaube, dass Jesus ganz, das in die Bibel, ist in der Bibel gelandet, weil das ein wichtiger Punkt ist. Weil Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Wartet. Und heute wollen wir immer nur instant und ganz schnell, zack, ja. Ich brauche eine schnelle Segnung, ich brauche wir sind eine Mikrowellengeneration, wir wollen alles sofort und hier und jetzt. Ne? Aber wir müssen lernen zu warten. Was sagt die Bibel? Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn warten oder harren, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Wow, sie werden laufen, ohne matt zu werden. Weißt du, dass ein Adler eine andere Perspektive hat, wie der Laubfrosch da unten, der Stabhochsprung macht? Du bist ein spiritueller Adler und du siehst Dinge in der geistigen Welt. Warten ist der Schlüssel. Und wie warte ich? Gott sagt, sei still. Sei still, sagt er. Okay? Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Mit anderen Worten, praktiziere die Gegenwart. Komm wieder rein. Stille aktiviert Kräfte. So widersprüchlich das scheint, aber da ist Strom drauf. Und lasst uns weitermachen. Römer 8, Vers 28, ein sehr häufig zitierter Vers, ein sehr beliebter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Mal ganz ehrlich, nicht alles fühlt sich gut an, oder? Definitiv nicht. Wer von euch isst gerne 6 Löffel Mehl am Stück so in den Mund rein? Das staubt, stimmt? Und danach nochmal 5 rohe Eier hinterher, zack, zack. Backpulver, 2 dicke Teelöffel noch hinterher. Keiner mag das. Aber jeder hier weiß doch, dass das Bestandteile sind von einem wunderbaren Kuchen zum Beispiel, okay? Und für das Rezept deines Lebens schmecken dir die Zutaten nicht. Mir haben viele nicht geschmeckt. Die schmecken einfach nicht. Aber das, was am Ende bei rauskommen soll, das wird dem Herrn schmecken, ja? Und das wird auch anderen Menschen schmecken. Wir Menschen stellen uns immer wieder, hey, ich bin so viele Jahre Seelsorge gewesen und immer wieder die gleiche Frage. Ich kann es manchmal nicht mehr hören. Warum, ich gebe mal ein paar Antworten darauf, warum gehe ich durch das, wo ich durchgehe? Erstens mal, Punkt 1, ich habe nicht alle Antworten, okay. Aber jetzt pass auf, warum gehe ich durch das, wo ich durchgehe? Eine Antwort könnte lauten, weil du gesalbt bist. Boah, denk mal darüber nach. Warum gehst du durch, hey, haben sie mich verfolgt, habe ich Schwierigkeiten gehabt? Ihr werdet Schwierigkeiten kriegen um meines Namens willen, aber auch wegen der Salbung. Du wirst einen Widerstand haben. Verstehst du? Das könnte es sein. Was könnte es noch sein? Wir gehen durch mancherlei Dinge, sagt der Paulus, und wir werden vom Herrn getröstet und wir gehen durch einen Heilungsprozess, damit wir die trösten können, die durch mancherlei Dinge gehen. Stimmt's? So was wird hier geboren? Ein Dienst. Warum bin ich durch den Schmerz gegangen? Warum bin ich durch das Trauma gegangen? Warum bin ich durch den Missbrauch gegangen? Warum? Weil wenn du bei Gott Heilung findest, weil du den richtigen Weg gehst, du kannst sagen, ich bleibe ein Opfer. Aber wenn du zu Gott, ich sage immer, ich habe ein Buch geschrieben, für immer ein Opfer, nein, danke. Und ich sage dir, wenn der Teufel dich an dein schlimmes Gestern erinnert, erinnere ihn an seinen schlimmen Morgen. Der kommt. Ja. Warum bin ich hier durchgegangen? Wenn ich hier nicht durchgegangen wäre, hätte ich nicht die Kapazität entwickelt, um die Segnung zu halten und zu tragen, die Gott mir gibt. Weißt du, einige von euch sagen, Herr, gib mir mehr Segnung. Aber weißt du, du hast nicht die Kapazität, den Segen zu verwalten und zu halten. Stimmt's? Ja, du hast jetzt 5 Kinder, ja, und oder du hast 3 Kinder und das ist schon reichlich Stress. Und du bittest nach mehr Segen, die sind ein Segen, aber du siehst nicht, dass es ein Segen ist, ja. Du hast nicht die Kapazität entwickelt. Wir müssen die Kapazität entwickeln und deswegen, weißt du, nur wer belastet wurde, wird belastbar. Okay? Nur wenn ich durch diese Kämpfe gehe, kann ich durch diese Kämpfe gehen. Okay? Denk an David und Goliath. Ich meine, musste erst den Bären erledigen, den Löwen, und dann nachher sagte er, hey, diesen XXL-Terminator, diesen unbeschnittenen Philister, den nehme ich zum Frühstück, okay? Den hau ich in die Tonne. Ja, da kommt einfach auch ein positives Selbstbewusstsein, ja? Dinge wachsen aus den Dingen, durch die wir durchgehen und die wir nicht gut finden und die uns herausfordern. Und manchmal sehr lange herausfordern und wo wir auch jetzt nicht die Antwort kriegen. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, ich muss nicht die Antwort auf alles haben. Definitiv nicht. Auch bei dem Heilungsthema, da will ich jetzt gar nicht einsteigen, aber ich muss nicht alle Antworten haben. Ja? Solange ich den kenne, der alle Antworten hat, bin ich zufrieden. Ich vertraue ihm und ich bin mit ihm unterwegs. Okay? Okay, und das Ziel ist einfach, meine Bestimmung hat viel mit diesen Zutaten zu tun, die Gott in mein Leben oder in dein Leben reingibt. Und er hat einfach einen Plan und sein Ziel ist immer, dass wir Jesus ähnlicher werden. Römer 8, Vers 31, auch so ein beliebter Satz. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Ich sag dir, Menschen können gegen dich sein. Dämonen können gegen dich sein, der Teufel kann gegen dich sein, aber es heißt hier nicht, dass wenn Gott für dich ist, du keine Opposition hast. Stimmt das? Es heißt hier, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Ich meine, jetzt verstehen wir mal die richtigen Fronten. Wenn Gott für dich ist, hör mal zu, jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, wer Gott ist. Gott ist allmächtig. Gott ist voller Power. Gott spricht Galaxien in Existenz. Gott kennt das Ende schon vor dem Anfang, weil er in Raum und Zeit lebt. Weißt du was? Gott weiß, wer du sein wirst, bevor du es geworden bist. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, Gott hat noch nicht mal einen Geburtstag gehabt. Fällt dir schwer drüber? Verstehst du? Gott hat noch nicht mal einen Geburtstag gehabt. Nicht mal das. Weil er war schon von Anfang an. Wir kennen immer nur Anfang und Ende, verstehst du? Und da sind wir in dieser Dimension von Raum und Zeit gefangen. Es gibt andere Dimensionen, ja. Wenn du dir vorstellst, Gott ist allmächtig, ja, dann kannst du auf einmal wie David in Psalm 23 sagen, okay, im Angesicht meiner Feinde kann ich ganz relaxed frühstücken. Denn du deckst mir den Tisch, du schenkst mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang, okay? So, das ist genau dieses Bewusstsein, mein Gott ist mit mir. Und ich sage, wir müssen über die Größe Gottes immer wieder nachdenken zwischendurch. Wenn du über die Größe deines Problems meditierst, wird dein Problem immer größer und größer. Und so wirst du nie einem Berg befehlen zu verschwinden. Aber wenn du verheißungsorientiert bist, wenn du wortorientiert bist, wenn du über Gottes Größe meditierst, baut sich der Glaube auf. Und du sprichst und die Berge verflüchtigen sich. Ja. Wie kann Gott, ja, nächster Vers, gehen wir erstmal den nächsten Vers. Römer 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ey, darüber kannst du eine Ewigkeit nachdenken. Ja. Das lohnt sich, darüber mal zu brüten, zu meditieren, es zu verdauen, es zu verstoffwechseln. Weil was heißt das? Wie kann Gott so extrem handeln, dass er seinen Sohn gibt und dich vergessen? Wenn er doch seinen Sohn für dich gegeben hat, zum Beispiel. Ja. Wie kann er das, ja? Wie kann er so extrem handeln und dann ist ihm deine Stromrechnung egal? Das kann nicht sein, oder? Und dann Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus ist, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist und zur Rechten Gottes ist und uns dort vertritt. Wow, deswegen geht es mir so gut, weil er mich vertritt. Ist das nicht interessant? Er vertritt uns. Jetzt überleg mal, ich habe vorhin einen Vers vorgelesen, dass der Heilige Geist uns auch vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Wow, wir haben ganz schön viel Vertretung, ist das nicht super? Was bedeutet das Vertreten? Das bedeutet, dass Jesus sagt, ich und der Heilige Geist, wir identifizieren uns mit deiner Herausforderung, wir identifizieren uns mit deinem Problem. Wir gehen genau in diese Sache rein. Und wir treten ein vor dem Vater für dich über das Gebet. Ja? Und weißt du was? Wenn du diese Beziehung hast und es dir bewusst machst, auf der einen Seite vertritt dich der Heilige Geist hier und auf der anderen Seite, Jesus, bist du in einem Sandwich in der Mitte, verstehst du? Du bist super gut versorgt. Er ist da. Du wirst getragen in ihm. Ich hab am ersten Abend gesagt, jeder Schritt in die Gemeinschaft mit Gott ist ein Schritt in die höhere Salbung. Jeder Schritt aus der Gemeinschaft ist ein Schritt aus der Salbung raus. Ja? Und ich habe auch gesagt, wir können Gott, wenn wir Gott nachjagen, können wir nicht verpassen. Wenn wir Gott suchen, können wir nicht verpassen. Wenn wir auf ihn warten, können wir nicht verpassen. Und es könnte schon langsam mal jemand ans Piano kommen und ein paar gesalbte Klangstrukturen hinlegen auf die Tastatur. So, ein schwebender Klangteppich. Ja. Und ich möchte mal eins sagen. Viele Christen sagen, es gibt keine Antwort auf jedes Problem und ich unterstreiche das. Aber ich glaube, dass Gott anders redet. Dass Gott sagt, egal was dein Problem ist, du brauchst mehr von mir. Verstehst du? Ganz egal. Du kannst dein Problem nicht lösen, du brauchst mehr von mir. Okay? Du hast nicht genügend Salbung, du brauchst mehr von mir. Dir fehlt Vollmacht, du brauchst mehr von mir. Du bist einsam. Okay, du bist einsam. Du brauchst Leitung in deinem Leben. Du brauchst mehr von mir, ja? Du willst mehr von meiner Herrlichkeit sehen? Du brauchst mehr von mir. Wisst ihr, was ich glaube? Gott hält nach jemandem Ausschau, der nach Gott Ausschau hält. So ganz einfach, ja? Und Gott sagt Folgendes heute Morgen. Ich glaube, dass er das sagt. Er sagt, so wie Mose meine Gegenwart gesucht hat, und das Zelt der Begegnung geschaffen hat, in dem ich aufgekreuzt bin, mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Präsenz. Und meine Engel aufgekreuzt sind. Und so wie Salomo, als er den Tempel gebaut hatte, ich den Tempel mit meiner Herrlichkeit erfüllt habe und niemand mehr stehen konnte, wegen meiner heiligen Präsenz. So will ich dich, der du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, genauso erfüllen. Heute Morgen. Bist du ein hungriger Tempel? Bist du ein Durstiger? Weißt du, warum wir so durstig sind? Weil wir als irgendeine Gefäße so Bruchstellen haben, da fließt immer so viel ab, hör? Und da brauchen wir einfach wieder einen Refill heute Morgen, oder? Okay, komm, lass uns aufstehen. Wow, und die ganze Salbung, die wir immer wieder empfangen, aber auch die bleibenden Momente, die wir im Alltagsleben ausgestalten. Ich sage euch was, ihr habt schon in diesen Tagen sehr viel empfangen. Und einiges wird jetzt nochmal wiederholt, aber ich sage euch was, ganz wichtig ist, es gibt diesen die drei Worte im Englischen, Impartation. Impartation heißt übertragen, du empfängst etwas. Und dann ist es, zweites Stadium, Inkubation. Das Baby, du hast empfangen, aber es ist im Inkubationsstadium. Okay? Das Baby ist noch klein, die Arme und Beinchen müssen noch ein bisschen nachwachsen, ja? Und das heißt, Dinge wachsen nur, wenn wir sie umsetzen. Okay? Wir verlieren sie. Ich sag dir was, ich warne dich jetzt. Du kannst jetzt einen Ozean empfangen an Salbung. Aber dein Glauben kannst du in einer kleinen Pfütze machen, wenn du nachher aus dem Gottesdienst gehst. Ja. Dein Glaube ist auch ein Salbungsverstärker übrigens. Ja, vergessen drüber zu lernen. Aber das ist so wichtig zu verstehen. Wir empfangen etwas und das Baby ist im Inkubationsstadium. Die Gabe ist da, es fängt an und dann muss es in das dritte Stadium, Manifestation. Manifestation. Und das, hab das im Auge, wenn du jetzt empfängst, okay? Ich empfange etwas, du empfängst etwas, aber es wird durchgehen, ja? Und es wird sich entfalten. Wenn ich ausbreche aus der Gewohnheit und durchbreche mit meinem Glauben in der Praxis, in der Anwendung. Nur ein angewendeter Glaube ist ein wachsender Glaube. Okay, seid ihr bereit? Auf der Grundlage jetzt, okay. Vater im Himmel, ich danke dir. Wie viel mehr wird der Vater uns den Heiligen Geist, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und Herr, ich bekenne, ich habe Risse und ich brauche mehr von dir. Übergieß uns mit frischem Öl heute Morgen. Frisches Öl auf meine Geschwister in dem Namen Jesu. Ein neuer Strom heute Morgen deiner Gegenwart. Fülle, überfließend, Ströme lebendigen Wassers auf die Empore in dem Namen Jesu. Zu einer jeden Person. Danke für deine wunderbare Gegenwart. Und es baut sich auf, ganz, ganz langsam. Es steigt, Pegel steigt. Heiliger Geist, wir lieben dich, wir verehren dich. Du bist hier und wir sind hier. Deine Hand ist auf uns, deine Präsenz ist auf uns. Jetzt nimm mal einen tiefen Atemzug in seine Gegenwart ein. Danke für deine Salbung. Danke für frisches Öl. Und ich danke dir jetzt, dass ein neues Feuer angezündet wird. Das Feuer, wofür du gebetet hast, dass es schon brennt. Herr, ein Feuer der Leidenschaft für Verlorene. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen taufst mit einem Verlangen, die Hölle zu plündern, und den Himmel zu bevölkern. Okay, das ist der Auftrag, den du heute Morgen empfängst. Du empfängst einen Auftrag, jemand zu sein, der den Unterschied macht, ihn zu bekennen, mit einer ganz klaren Mission, die Hölle zu plündern. Und dafür empfängst du Kraft. Und dafür empfängst du Glauben. Und dafür empfängst du Kühnheit. Und Vater, so bitte ich, dass dieses Feuer jetzt fällt. Ein Feuer der Kühnheit. Ein Feuer der Leidenschaft, ein Feuer für die Verlorenen, ein Feuer, was Menschen rettet aus dem Höllenfeuer. Vater, dein heiliges Feuer, lass es jetzt brennen, lass es brennen, lass es brennen. Wenn dieses Feuer brennt, sage ich dir eins, kann kein Teufel dir im Weg stehen. Kein Dämon, keine Hexe. Dies ist ein Feuer der Autorität. Und das musst du ergreifen. Du empfängst jetzt Autorität. Ein neues Maß an Autorität. Vater, ich bitte dich um ein neues Maß an Autorität vom Thron des Himmels auf meine Geschwister. Eine neue Unerschrockenheit. Ein Feuer. Oh, diese Gewissheit. Unüberwindbar. Wenn der Herr mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Wer kann gegen mich sein? Feind, wag es ja, mein Kind anzutasten. Wag es ja, hier in der Gemeinde etwas zu zerstören. Einen Kampfgeist, Herr, Vater, auf meine Geschwister heute Morgen. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Du bist auch berufen zu kämpfen. Du bist nicht nur berufen, um Seelsorge zu geben. Du bist berufen, um Land einzunehmen. Und der Herr sagt, zu Josua, weiche weder zur Linken noch zur Rechten. Geh geradeaus. denn ich will dir Erfolg geben. Und so viele Christen haben Angst vor Erfolg. Ich sage dir, du empfängst eine Salbung, um erfolgreich zu sein für das Reich Gottes. Erfolgreich zu sein. Und jetzt müssen wir imprägniert werden mit etwas Besonderem. Weißt du, was wir brauchen? Ein Bewusstsein, dass der Leib Jesu nicht aufzuhalten ist. Willst du dich da mal mit einklinken? Dann lass uns mal aussprechen. Dreimal. Und du denkst an die Gemeinde Jesu, an den Leib Jesu, von der du ein Teil bist. Und wenn du unverbindlich bist und sagst, ich gehe von dieser Konferenz zur nächsten, sage ich dir, eins ist wichtig, in diesen Tagen brauchen wir Gemeinde. Anschluss. Die Covid-Zeit hat so viel zerstört. Wir brauchen verbindliche, verstehst du, als Rambo-Einzelkämpfer wirst du es nicht schaffen. Als Rambo auch nicht, ja? Rambo, egal wie emanzipiert Rambo ist. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, denn da gibt es ja Verheißung. Lass uns aussprechen. Nichts kann uns vom Wachsen aufhalten. Nichts kann uns vom Wachsen aufhalten. Noch einmal. Nichts kann uns vom Wachsen aufhalten. Noch einmal. Schau mal, ihr habt eine Autorität empfangen eben. Und lass uns das mal mit der Autorität aussprechen und mit Glauben, verdichteten Glauben, der aus dir rauskommt und sagt, nichts kann diesen Leib aufhalten. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Nichts kann uns vom Wachsen aufhalten. Wow, der Autoritätspegel steigt noch einmal. Nichts kann uns vom Wachsen aufhalten. Wow, ich glaube, jetzt hat es der Letzte kapiert. Halleluja, Jesus. Danke, danke, Jesus. Danke. Danke für Zurüstung. Danke für Bevollmächtigung. So, wir sind noch nicht fertig. Also renn jetzt bloß nicht nach Hause. Jetzt geht's noch los. Ich werde noch mal beten für eine Impartation von Heilungssalbung. Weil das muss multipliziert werden. Und es wächst bei Anwendung. Ich habe eins damals von John Wimber gelernt. Ich war nur einmal in einer Veranstaltung. Und dann habe ich das gehabt, was er auch hatte die ganze Zeit. Ja? Und ich sage dir was. Es entwickelt sich bei der Anwendung. So, wenn du nach Hause gehst, anwenden, anwenden, anwenden, anwenden. Nichts anderes, ja? Such deine Opfer, wo du die Hände auflegen kannst, okay? Such sie. Und John Wimber hat gesagt, wenn du für 200 Leute betest und nichts passiert, mach eine kleine Pause. Aber dann geh wieder ran, ja? Beiß dir nicht an einem Fall einer Situation die Zähne aus. Mach weiter, mach weiter. Lass dich nicht entmutigen, okay? So, wir empfangen jetzt eine Salbung für Heilung. Streck deine Hände aus. Vater, ich danke dir für die Salbung, die du in mein Leben gelegt hast. Und ich bitte dich, dass du die Hände, die Herzen, die Gefäße, die hier im Raum sind und jetzt voller Hunger sind, dass du es ihnen gibst, Herr Vater. Ein neues Maß, eine neue Salbung für Heilung. Eine neue Salbung für Heilung. Empfang eine Salbung für Heilung. Durchzubrechen in einer neuen Dimension. In einer neuen Dimension. Power vom Thron Gottes. Halleluja. Da ist es, die Kraft Gottes, die kommt auf so viele Menschen. Danke für deine Salbung. Danke für deine Fülle. Danke für deine Vollmacht. Danke für Bevollmächtigung. Wow, Vater, ich danke dir, dass eine Armee von Betern heute von hier auch ausgesandt wird. Und das, was passieren wird, ist, die Zeichen werden dir folgen. Mehr und mehr. Vater, ich danke dir für Zeichen. Setz sie frei an himmlischen Orten. Jetzt in dem Namen Jesu. Jetzt Zeichen und Wunder in die Hände. Jetzt in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. Jetzt in dem Namen Jesu von Nazareth. Jetzt in dem Namen Jesu von Nazareth. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Wow. Ja. Das ist eine heilige Power, die hat schon ein paar umgelegt jetzt. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir. Wow. Ja, schaut euch um. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Weißt du, dann kommt jetzt auch so eine kleine Frische in den Raum rein. Was auch eine Frische für den Dienst, eine Brise der Erfrischung und der Erquickung. Freude. Freude. Freude vom Thron. Auch hier drüben. Viel Freude. Überfließende Freude. Freude oben auf dem Balkon. Oben. Die Freude am Herrn wird deine Kraft sein. Freude. Boah. Komm stärker, Heiliger Geist, komm stärker, komm stärker, komm stärker. Komm hier, Fülle, in dem Namen Jesu, Fülle. Überfließend, überfließend. Hier kommt Freude, Freude, Freude. Danke, Herr. Ja, lass es raus. Du musst nicht unterdrücken. Es wurde so viel unterdrückt. Und das muss jetzt raus. Freude. Jede Depression muss jetzt weichen. Jede Depression muss jetzt weichen. Jede Depression. Diese dunklen Wolken am Gemütshimmel, die müssen gehen. Und ich meine das jetzt ernst. Ich spreche jetzt. Ich weiß, ihr werdet lachen, aber... Ich spreche jetzt mit Autorität. Ich komme an gegen jeden Geist der Bedrückung. Und ich entziehe dir deine Lizenz. Ich entziehe deine Power. Und ich sage, raus aus dem Denken, raus aus dem Fühlen, raus aus dem Körper. Depression, du gehörst nicht mehr hierher. In Jesu Namen. Denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ist Gott nicht gut? Sind wir schon durch oder geht's weiter? Gib mir ein Zeichen. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich habe gar keine Ahnung. Haben wir schon überzogen? Aber wir haben noch Zeit, ja? Wer jetzt nach Hause gehen will, kann gehen. Aber ich würde hier bleiben. Ich würde hier bleiben. Bleib einfach mal in der Gegenwart Gottes stehen. Halt das mal ein bisschen aus. Heiliger Geist, gib ihn jetzt noch mal. Richte dich noch mal aus auf ihn. Geh noch mal ganz in die Zone rein. Jetzt kommt ein heiliger Moment in den Raum. Weißt du warum? Das ist ein Moment der Stille, wo du keine Stecknadel hörst. Unser Gott ist heilig. Und die Engel, die hier den Raum beschreiten, sind heilig. Wir merken die heilige Atmosphäre, die Präsenz seiner Heiligkeit. Atme einfach in seiner Gegenwart. Moment, wo ich so eine Vision habe, dass Jesus kommt und jeder Person ein neues Herz gibt mit Liebe für Menschen. Wir empfangen seine Liebe jetzt. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Für ein neues Herz, was liebt, was Menschen liebt, was die Verlorenen liebt. Deine heilige Liebe, Feindesliebe, eine Liebe, die Situation überwindet, eine starke Liebe, eine Liebe für die Verlorenen. Eine Liebe, die sich in Tränen ausdrückt. Jesus, wir empfangen ein neues Herz deiner Retterliebe. Leg mal die Hand auf dein Herz und bring das zum Ausdruck und sag, ich empfange alles, was du mir jetzt in mein Herz legst, Herr. Liebe für die Verlorenen. Thank you. Es ist ein wunderbarer Moment, ein heiliger Moment. Es sind die ganze Gefühlspalette unseres Herrn, die er hat. Die Freude, aber auch die Trauer um die Verlorenen. Alles ist da. Okay, jetzt nimm mal die Hand deines Nachbarn, deiner Nachbarin. Wenn es geht, wenn du kannst, steh noch mal auf. Und das ist nur zur Verdeutlichung, dass wir im gleichen Geschäft drin sind wie unser Herr. Stimmt's? Was sagt er? Ich mache euch zu Menschenfischern. Und jetzt möchte ich, dass ihr das Netz hochhebt. Schau dich mal um, was für ein Riesennetz hier im Raum ist, okay? Und dieses Netz wird gefüllt werden. Mit Fischen. Randvoll. Und wir werden es wieder auswerfen. Und diesmal wird es voller werden. Weil es ein Wort des Herrn gibt. Es werden mehr Menschen zum Glauben kommen. Die Früchte werden in den nächsten Monaten tiefer hängen. In deinem Lebensumfeld. Schau dich um. Schau, wo die Frucht am niedrigsten hängt und nimm sie dir. Nimm sie dir. Die Früchte werden niedriger hängen. Und durch die Erschütterung der Zeit werden einige Früchte runtergeschüttelt. Und die kommen runter in dein Körbchen. Ich prophezei eine große Ernte. Eine Ernte. Und du musst den Morgen noch nicht sehen, aber sie wird kommen. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass in meiner Bibel drin steht, am Ende gibt es eine Riesenernte. Wir sind unaufhaltsam. Das Reich Gottes ist ein unüberwindbares Reich. Und dieses unüberwindbare Reich ist in dir drin. Heb das Netz jetzt hoch. Vater, in dem Namen Jesu, ich rufe deinen Segen aus über diesem Netz und ich spreche in dem Namen Jesu zu den Fischen, zu den Menschen. Kommt herbei aus dem Norden, Süden, Osten und Westen und füllt dieses Netz. Füllt dieses Netz. Füllt dieses Netz. Und so wie das Netz bei Petrus, als er es nochmal ausgeworfen hat, gefüllt wurde, spreche ich dieses Netz, wenn du es auswirfst, es wird Fische haben. Am Anfang noch einige. Und ich prophezeie, bald ist die Zeit des Angelns vorbei. Die Zeit der Netze ist gekommen. Guck mal, das, was ich in Pakistan erlebt habe, das ist ja nur an einem Morgen, wo der Herr redet, verstehst du? Er kann doch zu dir genauso reden. Es muss nicht Pakistan sein, aber es könnte sein. Du wirst geführt zu einer Schlüsselperson. Ich weiß, es wird müde, das Netz zu halten. Aber wenn Erntezeit ist, müssen wir durchhalten, okay? Nimm es nochmal in die Hand. Wir müssen durchhalten, okay? Und deswegen muss der Leib Jesu zusammenstehen. Ich sag's nochmal, weil ich spüre, dass ich es sagen soll. Vergiss dieses Rambo-Einzelkämpfertun. Ich hole mir einen geistlichen Cracker hier auf diesem Kanal und einen spirituellen Cracker da drüben. Das ist alles gut, aber du brauchst den verbindlichen Anschluss an eine geisterfüllte Lokalgemeinde, die nach dem Plan Gottes unterwegs ist und sich rüstet für eine Zeit wie diese. Vater, gib uns Beständigkeit, gib uns Ausdauer. Und jetzt spreche ich was aus, was einige nicht wollen, aber ich spreche es aus. Gib uns Leidensbereitschaft. Danke, dass deine Kraft in uns unüberwindbar ist. Und wir stehen zueinander. Wir stehen zu deinem Reich, zu deiner Familie. In guten Tagen, in herausfordernden Tagen, bis du wiederkommst. Amen. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Preis den Herrn. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Der Bobby wird uns gleich noch, er hat gerade zu mir gesagt, er hat noch ein kurzes Wort. Das. They're laughing because you said you had a short word, you know. But yeah, they're laughing because, on the word short, they're laughing. Das wird, und er hat gesagt, dieses Wort wird unser Leben verändern, sodass es nicht mehr das Gleiche sein wird. Also seid gespannt. Ich möchte zum Schluss, ich möchte an dieser Stelle nochmal all unseren Mitarbeitern danken, die dieses Wochenende möglich gemacht haben. Steht ihr einfach mal alle auf, alle, die mitgearbeitet haben, irgendwo hier an diesem Wochenende kommen. Wir wollen euch mal so richtig beklatschen. So gut, dass ihr das möglich gemacht habt. Halleluja. Ohne euch hätte das nicht funktioniert. Halleluja. Und ich möchte dir, weil wir werden auch gleich noch eine Sammlung einnehmen, bevor der Bobby nochmal kommt. Aber ich möchte dir einfach zum Schluss, ich möchte dir auch nochmal von meiner Seite so zum Abschluss noch ein paar kurze Worte mitgeben einfach, weil die Frage ist ja immer auch nach so einer Ausgießung, die wir erlebt haben, nach so einem Pfingstwochenende, wie bleibe ich in dieser Dimension? Amen. Wie bleibe ich in dieser Dimension? Ja, eben, dass ich möglichst nicht, dass nicht gleich wieder alles rausfließt, sondern wie bleibe ich in dieser Dimension von Pfingsten? Wie bleibe ich in dieser Dimension der Ausgießung des Geistes? Wie bleibe ich in dieser Dimension des übernatürlichen Lebens? Und ich möchte sagen, der erste Punkt, worauf du achten solltest, ist, oder was wichtig ist, ist, du schätzt das Wert, was du empfangen hast. Wie schätzt du das Wert, was du empfangen hast? Indem du dich im Glauben darauf stellst. Wenn du Heilung empfangen hast, dann stellst du dich im Glauben drauf und sagst, danke Jesus für meine Heilung, ich stell mich drauf. Und wenn der Teufel nochmal irgendwo um die Ecke guckt und versucht, irgendwo da nochmal was zu machen, dann sagst du, in Jesu Namen nicht bei mir. Okay? Wenn der Teufel kommt und dir sagt nach diesem Wochenende, oh, du hast gar nichts empfangen, dann schätze das Wert, was passiert, und sag, hey, ich bin voll des Heiligen Geistes. Ich bin erfüllt mit der Freude Gottes. Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Halleluja. Zeichen und Wunder folgen mir. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Amen. Das heißt, du stellst dich auf sein Wort und du stellst dich auf das, was du empfangen hast. Und das Zweite, das hat Andreas gerade auch schon betont, das Zweite ist, verbinde dich mit geistlicher Gemeinschaft. Weißt du, die Sache ist immer die, du bist immer so unterwegs, auch geistlich, du bist so unterwegs, wie deine Verbindungen sind im Endeffekt. Das heißt, wenn du einfach im Übernatürlichen weitergehen möchtest, in der Herrlichkeit Gottes weitergehen möchtest, verbinde dich mit anderen in Verbindlichkeit, wie der Andreas gesagt hat, die in dieser gleichen Richtung unterwegs sind. Ja, wenn du nicht sowieso schon verbunden bist, Halleluja. Ich weiß, hier sind viele Glory Life Schüler, Glory Lifer und so weiter sowieso. Wer ist alles in der Glory Life Schule? Habe ich schon mal gefragt, glaube ich. Ja, guck, sind viele. Aber wenn du zum Beispiel noch nicht, also das ist das, was wir dir hier anbieten können, wirklich, kann ich dir empfehlen. Die Glory Life Schule ist was, was du weißt, egal wo du wohnst, egal wo du bist, egal in welcher Gemeinde du bist, aber du kannst es einfach nutzen, einfach als ein permanentes Fueling sozusagen, wo du einfach permanent jede Woche 2 Lehrstunden hast, aber nicht nur, weißt du, nicht nur Verstandeslehre, da geht es nicht um Verstandeslehre, sondern der Schwerpunkt unserer Schule ist Bewusstseinsbau, wer Jesus ist, wer wir sind in ihm und was wir durch ihn tun können. Und der zweite Schwerpunkt ist Aktivierung. Das heißt, wir aktivieren das ganz konkret. Wir aktivieren die Heilungsgaben, wir aktivieren die prophetischen Gaben, wir aktivieren Evangelisation, wir aktivieren, wie du dein Zeugnis weitergibst. Wir aktivieren dich. Du wirst immer aktiviert. Ja? Du kriegst Bewusstsein und dann wirst du aktiviert. Natürlich alles auf biblischer Grundlage, du bekommst auch biblische Grundlage, aber es ist keine Vollzeit-Bibelschule, also wo du eine theologische Ausbildung hinterher hast, sodass du jede Frage beantworten kannst, was weiß ich, was sind die, keine Ahnung, die 7 Zornschalen oder was auch immer. Ja, das werden wir jetzt nicht ausführlich behandeln, aber du bekommst ein Bewusstsein, was das Evangelium ist, was Jesus aus dir gemacht hat, was du tun kannst und du wirst aktiviert da drin. Also das empfehle ich dir, die Schule gibt es auf Deutsch und sie gibt es auf Englisch. Du kannst dich anmelden, wir hatten schon gesagt, jetzt in dieser Zeit, für dieses Wochenende gibt es ein Sonderangebot. Das heißt, wenn du dich bis zum 31.05. anmeldest, man kann sich immer zum 1. des Monats anmelden, wenn du dich bis zum 31.05. anmeldest, dann bekommst du die Anmeldegebühr erlassen von 40 € bzw. 60 € für Ehepaare. Also nutzt die Möglichkeit. Außerdem haben wir ja an ganz vielen verschiedenen Orten, auch jetzt von Glory Life aus, wir haben in 43 Orten momentan in, glaube ich, 9 Bundesländern und in der Schweiz haben wir Glory-Häuser, das sind Standorte, wo einfach Herrlichkeitsgottesdienste stattfinden in Privathäusern, ja, wo es ein zentrales Lehrthema auch immer gibt, das einfach auch diesen Flow einfach hat, ja, dieses Leben Gottes, dieses Herrlichkeitsleben. Wir heißen ja nicht umsonst Glory Life, Herrlichkeitslebenszentrum, ja. Da kannst du dich verbinden, du kannst dir am Infotisch kannst du eine Liste holen mit den Glory-Häusern, du kannst es im Internet auf unserer Homepage glorylife.net kannst du das finden, die verschiedenen Glory-Häuser, wo sie verteilt sind und kannst dich da entsprechend anschließen. Außerdem kannst du natürlich dich anmelden für unser Download-Abonnement, unser Gottesdienste. Die Schule ist natürlich separat, aber wenn du in der Schule bist übrigens, wenn du in der Glory-Life-Schule bist, dann bist du automatisch freigeschaltet zum kompletten Download aller Glory-Life-Botschaften. Ja. Also dann hast du automatisch alles, was von Glory Life so rausgeschossen wird. Also nicht nur das, was in YouTube kommt. In YouTube haben wir ja nur immer ausgewählte Sachen. Ja. Aber da hast du wirklich all den vollen Zugang. Okay? Also das ist in der Glory Life Schule drin. Deswegen, verbinde dich weiter mit geistlicher Gemeinschaft. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte ist, wenn du noch mehr möchtest, dann ist, verbinde dich nicht nur mit geistlicher Gemeinschaft, sondern gib dich auch in die Familie Gottes hinein. Amen. Ich habe es, glaube ich, gestern schon mal erwähnt. Ich habe gesagt, weißt du, wenn du nicht nur konsumierst, sondern wenn du zu einem Teilhaber wirst, dann wirst du erleben, dass die Salbung nochmal in einer anderen Dimension auf dich übergeht. Ja, Elisa hat die doppelte Salbung von Elia empfangen, weil er sich mit der Salbung verbunden hat, indem er Elia gedient hat. Er hat ihm Wasser über die Hände gegossen. Manchmal denkst du vielleicht, ja, ich bin zu großen Berufen. Ich weiß noch, als ich Bibelschule gemacht habe und da mussten wir eine Wand in einem Gebäude streichen und dann kam ein anderer, ich weiß gar nicht, ob es ein Bibelschüler war, auf jeden Fall kam einer rein, um mit uns zu streichen. Und das Erste, was er sagte übrigens, nur dass ihr es wisst, ich bin berufen zum weltweiten evangelistischen Dienst. Und dann dachte ich mir ich war damals selber noch nicht so alt, aber ich dachte mir damals schon, okay, ich glaube, du musst noch manches lernen. Ja, weil tatsächlich ist es so, ich habe auch nie wieder was von ihm gehört, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass er im weltweiten evangelistischen Dienst wäre. Hätte ich wahrscheinlich mitbekommen. Aber verstehst du, weißt du, manchmal sehen wir so sehr und weißt du, und ich bezweifle nicht, dass jemand zum weltweiten evangelistischen Dienst berufen ist, nur du musst einfach Schritte darauf zugehen. Du musst einfach irgendwo anfangen. Mein erster Dienst war im Ordnerdienst. Ja, das war absolut nicht mein Dienst, weil ich war immer abgelenkt, ich war immer fixiert auf den Prediger, ich war immer fixiert auf die Salbung. Und das ist manchmal ein bisschen schlecht im Ordnerdienst, weil du musst auch mal woanders hingucken. Ja, es ist mir schwer gefallen, aber der Herr hat mich da geschliffen, der Herr hat mich geschult, verstehst du? Du fängst einfach irgendwo an, Gott wird dich weiterführen. Irgendwann merkst du dann vielleicht, okay, gut, es gibt noch andere Dinge, wo du machen kannst und wo du einfach dich weiterentwickelst in deinen Gaben und in deiner Salbung. Aber ich gebe dir einfach den guten Rat, fang einfach irgendwo an, ein Teilhaber zu sein. Da, wo du deine verbindliche Gemeinschaft hast, ja, davon hat Andreas schon gesprochen, ja. Da, wo deine Gemeinde ist, da, wo deine Lokalgemeinde ist, da sei nicht nur dabei, konsumiere nicht nur, sondern sei ein Teil, weil dann geht die Salbung noch mal in einer anderen Dimension über. Okay? Und der vierte Punkt, wenn du noch tiefer gehen willst, ist, vertraue dich an. Ja? Vertraue dich an, öffne dich. Ja? Suche das Gespräch mit geistlichen Mentoren, suche das Gespräch mit geistlichen Leitern. Ja? Lass dich inspirieren, sei offen, sei belehrbar. Ja? Sei einfach, sei dir dessen bewusst, wie der Andreas gesagt hat, alleine werde ich es nicht schaffen. Du brauchst immer, ich kenne keine, egal, wie wie lang und wie gesalbt du im Dienst sein magst. Ich kenne niemanden, der wirklich auf die Dauer im Dienst stärker und stärker unterwegs ist, der sich nicht Inspiration holt, auch durch andere, der sich nicht dienen lässt auch von anderen. Und tatsächlich so, die wachsen am meisten, die am meisten belehrbar sind. Das ist so. Weißt du, Belehrbarkeit ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke. Das Fleisch will immer sagen, es ist eine Schwäche. Ja, ich bin selber stark, also komm, also bitte. Verstehst du? Es ist Schwäche. Unbelehrbarkeit ist Schwäche. Belehrbarkeit ist Stärke. Also vertrau dich an. Und dann noch etwas. Ein Punkt. Wenn du stärker werden willst, und das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gehört, Andreas hat es gerade zum Schluss nochmal freigesetzt, gib weiter, was du empfangen hast. Amen. Gib die gute Nachricht weiter. Halleluja. Sabrina kam vorher schon zu mir heute Morgen und sagte, oh, ich war gestern da beim Einkaufen am Pennymarkt und da habe ich gleich das Evangelium weitergegeben, gleich für jemanden gebetet, ich glaube geheilt worden oder irgendwas. Und dann war eine andere Frau noch dabei und sagte dann, hey, kommst du da von der Ecke da, Emerland da drüben irgendwo her? Und dann sagt sie, ja. Und dann sagt sie, ja, meine Arbeitskollegin ist eine Nachbarin vom Georg Hall. So, weißt du, Gott hat seine Wege. Wir müssen einfach weitergeben, was wir empfangen haben. Und wir werden staunen, was Gott tut. Ja. Also, gib's weiter. Wir haben jetzt diesen Sommer, wir haben ja immer, im Sommer haben wir Schwerpunkt auch Evangelisation immer bei uns, auch auf der Straße. Das heißt, wir haben jetzt in 4 Wochen schon, haben wir ein Wochenende, Samstag, Open Air, Herrlichkeits-, Evangelisationsgottesdienst auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Wir nennen es nicht Evangelisationsgottesdienst, sondern wir nennen es Demonstration, weil sonst kriegen wir den Schlossplatz nicht. Aber es ist so, seid klug wie die Schlange. Okay, das schneiden wir raus in der. Okay. Okay, also Demonstration unter dem Motto, mehr Gottvertrauen in der Krise. So ist das Motto, das ist eine Demonstration. Das heißt, wir predigen das Evangelium, wir heilen die Kranken, wir treiben Dämonen aus, wir führen Menschen zu Jesus. Amen. Halleluja. Okay. Es ist Samstag 15 Uhr und Sonntagmorgen haben wir dann einen speziellen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, 25. Juni, ein spezieller Herrlichkeits- und Wundergottesdienst mit Catherine Ruanala aus Australien. Eine gewaltige Glory-Frau. Wirklich in der Herrlichkeit Gottes unterwegs, Zeichen und Wunder folgen ihr. Sie hat ein ganz ähnliches Herz wie wir, auch für die Herrlichkeit Gottes und wirklich im Übernatürlichen total unterwegs. Und da kannst du auch Leute mitbringen, Heilung. Sie hat einen starken Heilungsdienst, auch starke Wunder. Das ist dann am Sonntagmorgen. Ja? Also das ist das nächste Wochenende, das wir haben hier. Und 4 Wochen später dann, im Juli, Ende Juli, haben wir ein richtig ausführliches Erweckungs- und Herrlichkeitswochenende mit evangelistischem Training dabei. Da werden wir den Werner Nachtigall hier bei uns haben. Ein starker Evangelist aus Berlin, auch im weltweiten Dienst unterwegs. Er wird uns trainieren für Evangelisation. Und dann werden wir am Samstagnachmittag mit ihm einen großen Open-Air-Gottesdienst auch auf dem Schlossplatz haben. Es wird dann noch ein bisschen größerer Rahmen sein. Und Samstagabend Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier, wo wir dann die ganzen Leute von der Straße reinholen und mitbringen. Und Sonntagmorgen dann nochmal Erweckungsgottesdienst. Also da das volle Wochenende. Ich weiß nicht, sind die Flyer schon draußen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auf der Homepage findest du die Infos. Das ist das nächste Wochenende im Juli. Also gib die gute Botschaft weiter. Verstehst du? Du würdest einen großen Fehler machen, wenn du sagst, ja, ich komme einfach immer zu den Ausgießungswochenenden. Aber dann, wenn es rausgeht auch ein bisschen, ja, wo du ja trotzdem, wir füllen uns natürlich voll mit dem Heiligen Geist und so weiter, aber wir gehen eben auch raus. Dann, wenn es rausgeht, sagst du, ja, nein, ich komme einfach nur so, wenn es so zum Trinken geht. Du machst einen großen Fehler. Weil wer gibt, dem wird gegeben werden. Amen. Lass fließen, was du empfangen hast, und es wird mehr werden. Halleluja. Amen. Bist du da dabei? Liebt ihr mich immer noch? Halleluja. Preis den Herrn. Okay, und letzter Punkt, wie du einfach teilhast an der Salbung, habe ich auch schon mal gesagt dieses Wochenende. Letzter Punkt ist, indem du mit deinen finanziellen Gaben auch investierst ins Reich Gottes und in das, was Gott tut. Und dazu lade ich dich jetzt einfach zum Schluss nochmal ein, weil das ist eben auch ein Punkt, seid Mitteilhaber. Paulus hat die Philipper als seine Mitteilhaber erwähnt, hat gesagt, ja, sie hatten Teil an seinem Dienst. Ich bin sicher, und das kannst du auch sehen, weißt du, die Gemeinde in Philippi, glaube ich, war wirklich eine sehr gesegnete Gemeinde. Sicher gab es auch andere gesegnete Gemeinden, aber die Korinther, die hatten ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Ja. Und es ist interessant, bei den Korinthern war es so, Die waren keine Mitteilhaber bei Paulus, die haben nicht gegeben, die haben nicht investiert wirklich in seinen Dienst. Und ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, aber auf jeden Fall war es so, Paulus hatte so manchmal seine liebe Not mit den Korinthern. Aber bei den Philippern sagt er, ihr wart Mitteilhaber meiner Gnade. Ja, ihr habt mich, sie waren eine Zeit lang waren sie die einzige Gemeinde, die Paulus unterstützt hat, ganz am Anfang seines Dienstes. Und der Segen geht einfach über, wenn du auch finanziell investierst. Und wir wollen auch unsere Sprecher wirklich an diesem Wochenende, wir wollen sie wirklich segnen. Es ist uns immer eine Ehre, auch in Dienste hineinzugeben. Wir als Glory Life, wir schauen sowieso, dass wir 10% einfach wieder in andere Dienste fließen lassen. Ja. Und so wollen wir einfach auch die Sprecher dieses Wochenendes ehren und segnen. Und so wollen wir einfach den Heiligen Geist jetzt fragen und sagen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich als dein Mitteilhaber an der Gnade, die du ausgegossen hast an diesem Wochenende, die du weiter ausgießt, indem ich im Glauben einfach weiter darin gehe, indem ich mich weiter verbinde, ja, was möchtest du, dass ich heute Morgen einfach da nochmal hinein sähe? Du hast jetzt die Gelegenheit, wir werden gleich die Eimer durchgeben, dann kannst du in bar geben oder du kannst per Verpflichtungserklärung geben, die ist unter deinem Stuhl, kannst du die nutzen, in den nächsten Tagen überweisen. Übrigens, wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest, auch für das, was du gibst an diesem Wochenende, gib einfach beim Überweisen, wenn du dir überweist nach der Verpflichtungserklärung, gib einfach uns deine Adresse an, falls wir sie noch nicht haben, dann kriegst du Ende des Jahres automatisch eine Spendenbescheinigung zugesandt und das hilft dir dann wieder, gerade hier in Deutschland hilft es dir wirklich, auch bei der Steuer. Ja, kriegst du wieder was zurück. Ja, und der Staat ist auch gesegnet, weil er sich auch beteiligt am Reich Gottes. Ist gut, preist den Herrn. Amen. Das ist eines der besten Gesetze, die der Staat die letzten Jahre erlassen hat, dass gemeinnützige Vereine, dass Spenden an gemeinnützige Vereine bis zu 20% von der Steuer abgesetzt werden können. Das ist ein Segen für Deutschland. Insbesondere, wenn es um gemeinnützige Vereine geht, natürlich dieses Evangelium verkünden. Klar, es gibt sicherlich auch andere, aber okay, preist den Herrn. Gut. Wenn du über Livestream zuschaust, da werden jetzt die Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst per Überweisung geben, du kannst per PayPal geben, du kannst per Kreditkarte geben. Tu einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt. Und dann bist du einfach mit dabei, auch in diesem Strom, als Teilhaber an dem, was Gott tut. Halleluja. Lass mal die Eimer durchgeben und du tust einfach, was der Heilige Geist dir zeigt. Gut, während ihr die Eimer dann durchgebt, wir haben jetzt noch zwei Dinge vor. Erstens, Bobby wird sein lebensveränderndes Wort, er hat gesagt, es dauert 15 Minuten, weitergeben. Hahaha. Okay, weitergeben. Und dann werden wir zum Schluss, wir hatten es gestern so gesagt und wir werden es auch so machen, wir werden jedem von euch die Hände auflegen. Okay, alle drei Sprecher, wir werden jedem von euch die Hände auflegen und das werden wir machen in Form eines Feuertunnels. Wer von euch kennt einen Feuertunnel? Okay, die meisten. Ja, also ich werde es aber dann gleich noch mal ein bisschen genauer erklären, wie wir das genau handeln hier. Und mit Hilfe der Ordner werden wir das dann super hinkriegen. Und ansonsten wird, je nachdem wie spät es dann am Ende ist, werden sehen. Ja, aber gegebenenfalls ist einfach auch das Heilungsteam noch hier vorne dann, um konkret Hände aufzulegen, wenn du sagst, okay, es gibt noch irgendetwas, wofür ich glaube, wenn ich heute mir die Hand auflegen lasst, dann werde ich da gesund werden. Wenn mir da jemand vom Heilungsteam die Hand auflegt, dann darfst du nach vorne kommen. Komm wirklich im Glauben nach vorne, komm nicht nach vorne, wenn du sagst, ah ja gut, ich sehe da jemand, der hat mir noch nicht die Hand aufgelegt, probiere es nochmal bei dem oder so. Nee, irgendwann hast du eine Glatze von lauter Hand auflegen, sondern wenn du kommst, dann komm einfach wirklich im Glauben und sag, jawohl, wenn mir der die Hand auflegt, dann werde ich gesund werden. Ich weiß es bei mir selber mal, ich war mal in einem Heilungsgottesdienst vor vielen Jahren, 20 Jahre her, und ich hatte ein Reizdarmsyndrom zu dem Zeitpunkt, das mich ziemlich geplagt hat. Und dann kam der Heilungsdiener, hat gedient und gepredigt und so weiter. Und ich dachte, ja genau, der muss mir die Hand auflegen am Ende des Gottesdienstes. Und dann war der Gottesdienst zu Ende und der Heilungsdiener ist verschwunden. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann war aber ein Heilungsteam da. Und dann habe ich gesagt, okay, Heiliger Geist, zu wem soll ich gehen? Ich kannte keinen von denen. Und dann hat er mir eine ältere Frau gezeigt, da im Heilungsteam, die war vielleicht, also für meine damaligen Verhältnisse war sie schon ziemlich alt, wahrscheinlich so Ende 60 oder so. Aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so alt, aber damals war sie ziemlich alt. Und etwas in mir sagte, okay, wenn mir die Frau die Hand auflegen wird, dann werde ich geheilt werden. Das war so. Und dann bin ich hingegangen, sie hat mir die Hand aufgelegt und ich hatte nie wieder Probleme mit Reizdarmsyndrom. Preist den Herrn. Wenn du das in deinem Herzen hast, dann komm nach vorne und lass dir die Hand auflegen von jemandem vom Heilungsteam und du wirst Heilung empfangen. Okay, gut. Und ach so, ja, und dann gibt es noch die Hotline für die, die über Livestream zuschauen. Wir haben ja immer jeden Sonntag haben wir ja eine Heilungshotline, wo du anrufen kannst, eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes. Jetzt bitte noch nicht anrufen, ist noch niemand da. Aber wenn der Schlusssegen gegeben ist, wenn es hier beendet ist, dann kannst du anrufen und eine Stunde lang werden Leute für dich da sein, die bereit sind, für dich zu beten, für Heilung zu beten, für Befreiung zu beten. Es sind keine Beratungs- oder Seelenerneuerungshilfegespräche, sondern es sind wirklich Heilungs- und Befreiungsgebete. Also in aller Kürze, aber trotzdem mit Vollmacht und Autorität wird für dich gebetet werden. Und da kannst du anrufen auf unserer Heilungshotline. Du kannst schon mal notieren, 07158 1758 10. Okay, preis den Herrn. Gut, Halleluja. Okay, segnen wir noch die Sammlung. Aha, Tücher gibt es auch noch ein paar. Gut, die segnen wir dann auch noch. Halleluja, preist den Herrn. Wir werden übrigens jetzt, wir machen noch eine Erweiterung von unserem Gebäude jetzt in der nächsten Zeit. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, unser Café ist ein bisschen klein da drüben für so viele Leute. Also das Café wird nach draußen erweitert werden in den nächsten Monaten. Jetzt gerade in den nächsten Tagen werden wir ein Angebot bekommen und schauen, wie wir das dann machen. Und dann wird die komplette Terrasse überdacht werden, sodass wir noch ein bisschen mehr Fläche haben. Halleluja. Also wenn du da auch rein investieren möchtest, kannst du es natürlich auch gern tun. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute gegeben hat. Herr, wir danken dir, Herr, für den Segen, den wir empfangen haben, Herr. Und Herr, wir verbinden uns, Herr, auch durch unsere Gabe, Herr, lass es wirklich ein Kontaktpunkt sein, Herr. Nicht, dass wir uns Salbung kaufen könnten in irgendeiner Form, Herr, aber unser Herz beim Geben. Du hast gesagt, Jesus, wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Und wenn wir wirklich mit diesem Herzen der Ehre gegeben haben, Herr, dann ist es ein Ausdruck davon, jawohl, Herr, wir verbinden uns mit dem, was du tust in dieser Zeit, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass wir aus dieser Fülle empfangen, Herr, jetzt, Herr. Herr, reiche, reiche Ernte in Jesu Namen zu jedem Einzelnen. Danke, Herr, auch für Wunder im Bereich der Versorgung, Herr. Danke, Herr, für übernatürliche Herrlichkeitswege im Bereich der Finanzen. Danke für Investment. Ich glaube, dass jemand hier ist heute Morgen und du hast ein Investment auf dem Herzen. Da geht es um eine größere Summe und du bist da aber noch so am Zweifeln, soll ich nicht und so weiter. Und Gott sagt, der Friede in deinem Herzen sei der Schiedsrichter. Und du wirst genau wissen, was du zu tun hast und dann wird es kein Zweifel mehr geben und da wird Sicherheit sein und da wird Glauben sein und das sind Herrlichkeitswege, die freigesetzt sind, um es zu bewirken und um es zum Erfolg zu führen in Jesu Namen. Halleluja. Danke Vater auch für übernatürliche Versorgungswunder. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet an diesem Wochenende, aber es passieren ständig auch so viele Wunder im Bereich wirklich von Finanzen. Das ist Hammer. Jetzt erst wieder kam, wieder jemand sagte, ja und dann hatte ich einen bestimmten Betrag auf dem Herzen und dann hatte ich aber den Betrag, ich hatte kein Geld in meinem Geldbeutel, also habe ich eine Verpflichtungserklärung ausgefüllt und habe die Verpflichtungserklärung reingeworfen und dann geht sie nach Hause, macht ihren Geldbeutel wieder auf und da war genau der Betrag, den sie auf die Verpflichtungserklärung geschrieben hat, im Geldbeutel drin. Halleluja, verstehst du? Also Gott macht so Dinge, Gott materialisiert Geld, Gott macht übernatürliche Überweisungen. Wir hatten schon, glaube ich, zweimal das Wunder, dass an so einem Wochenende jemand einfach eine übernatürliche Überweisung bekommen hat von Gott, wo sie nicht wussten, wo kam das her. Und war plötzlich ein Betrag auf dem Konto. Das Konto hatte einen bestimmten Füllstand. Und bei einer Frau war es so, ich glaube, über 2 Jahre hinweg hat sie immer von diesem Konto runter gelebt, aber der Kontostand blieb immer der gleiche. Wer versteht das? Ich nicht. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Amen. Seine Wege sind höher als unser Weg. Komm, lass uns doch mal mit diesem Raum auch da. Weißt du, im Himmel sind grenzenlose Finanzen. Es ist eine grenzenlose Versorgung. Weißt du, es ist nicht so, dass Gott einfach Geld runterregnen lässt, weil du sagst, wie der Andreas vorher gesagt hat, ich brauche 3 Millionen. Sondern der Punkt ist der, für das, wofür er dich beauftragt hat, das Projekt, weißt du, die Vision, die du hast, die er in dein Herz gelegt hat, er wird sie finanzieren. Amen. Weißt du, er weiß genau, was du brauchst, damit du deine Bestimmung erfüllst. Was er in Auftrag gibt, bezahlt er auch. Halleluja. Also verbind dich mal mit diesem Raum der grenzenlosen Finanzen. Der Punkt ist nämlich manchmal der, du reduzierst deine Vision aufgrund des Blicks in deinen Geldbeutel. Das solltest du nicht tun. Sondern solltest es Umgekehrte machen. Du solltest die Zeltpflöcke weit stecken, was deine Vision angeht. Und dann verbindest du dich mit dem Raum der grenzenlosen Finanzen im Himmel. Halleluja. Von woher alle Finanzierung kommt für alles, was du brauchst, um den Auftrag zu erfüllen. Okay, streck mal deine Hände aus, lass mal so einen Kontakt. Weißt du, ich sag's manchmal so, weißt du, im Himmel ist ja Strom, ja? Strom im Himmel. Also, du hast zwei Finger in jeder Hand, so hier, ja, okay, das ist deine Steckdose. Okay, steck mal ein. Eieieiei. Rakabakabakabaka. Halleluja. Vater, ich danke dir für den Raum der grenzenlosen Finanzen im Himmel, Herr, was du in Auftrag gegeben hast, finanzierst du, wozu du berufen hast, Herr. Herr, dafür gibst du die notwendigen Flow. Ich danke dir, Jesus, dass jetzt göttliche Versorgung fließt zu all deinen Kindern, Herr, dass sie in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk, zu dem du sie berufen hast. In Jesu Namen. Jetzt steck noch mal kräftig ein. Manchmal fragen mich Leute und sagen, ja, warum zittern denn Leute, wenn sie mit der Salbung in Verbindung kommen? Ich sage dann manchmal, ja, was würdest du tun, wenn du mit einem Metallstab in die Steckdose langen würdest? Was würdest du tun? Halleluja. Danke, Jesus. Glory. Amen. Halleluja. Okay, Bobby, would you come up and bring your word? Halleluja. Amen. Am I going to have to supernaturally speak in German? No. I got an interpreter? Okay. All right. Good. Here he is. All right. Hello. Hello. It's a good day. Ist ein guter Tag heute. Andreas, we enjoyed that. Andreas, wir haben das genossen. I like to see the people of God stirred. Sorry? I like to see the people of God stirred. Ich mag es, wenn das Volk Gottes aufgerührt wird. Now I promise you, ich verspreche euch. I vow to you, ich schwöre euch, that this message I'm going to preach, dass die Botschaft, die ich euch jetzt predigen werde, will change your whole life for the rest of your life. Wird euer ganzes Leben verändern und das sogar für den Rest eures Lebens. Now that's a bold declaration. Also das ist eine mutige Erklärung. But I vow before heaven. Aber ich erkläre vor dem Himmel. If you will activate what it takes to receive this, it'll change your whole life for the rest of your life. Wenn du das aktivierst, was es braucht, dann wird das dein ganzes Leben verändern für dein ganzes Leben. It's one of the most encouraging words God ever spoke to me. Es ist eines der ermutigendsten Worte, das Gott je zu mir gesprochen hat. Here's what he said. Und das ist, was er gesagt hat. For the people that meet the requirements, die Leute, die die Anforderungen erfüllen, I am preparing, für die bereite ich etwas vor, to answer, dass sie antworten können, the prayer that Paul prays, also das Gebet von Paulus beantworten können, the prayer Paul prayed, das Paulus gebetet hat. And so let's look at the prayer Paul prayed. Also lass uns auf das Gebet schauen, das Paulus da gebetet hat. You got a Bible? Habt ihr eure Bibel dabei? Get it out. Holt sie raus. Turn in your Bible to Colossians chapter 1. Blättert eure Bibel zu Kolosser Kapitel 1. Yeah, you got one? Okay, here we go. Also, Colossians chapter 1, and we're going to start with verse 7. Also Kolosser Kapitel 1 und wir fangen bei Vers 7 an. Setting the stage. Here's how this unfurls. Also ich gebe euch jetzt, wie das dazu kommt, zu dem Vers. One of Paul's assistants had come in. Einer von Pauls Helfern ist gekommen. Yeah, bringing a report to Paul. Und hat ihm einen Bericht erstattet. About a flourishing church. Über eine Gemeinde, die am Florieren war. And let's start now with verse 7. Und wir fangen jetzt bei Vers 7 an. You also learn from Epaphroditus, our beloved fellow servant. He is a faithful minister of Christ in our stead and as a representative yours. He said, now, here's my friend Epaphroditus. He tells me about how you're progressing. Also es heißt in Vers 7, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Also sagt, starting now with verse 8. Und jetzt gehen wir zu Vers 8. This is the part that's going to change your life. You ready? Und das wird dein Leben verändern. Also. Auch. He informed us of your love in the Holy Spirit. der uns auch eure Liebe im Geist mitgeteilt hat. That's real weak. That's not what he says. Also das ist eigentlich etwas schwach ausgedrückt. Das ist nicht, was es sagt dort. He informed me of your burning, zealous love for the Holy Spirit. Er sagt eigentlich, er hat mich informiert über eure brennende, eifrige Liebe für den Heiligen Geist. Say it, burning. Sagt brennend. Zealous. Eifrig. Love. Eifrige Liebe. For the Holy Spirit. Für den Heiligen Geist. We're not talking about someone that say, I can take it or leave it. Wir reden nicht für einen, von einem, der sagt, ah, ich nehme es oder ich nehme es auch nicht. Look what is going to happen to you. Schau, was mit dir passieren wird. When you start burningly, zealously loving the Holy Spirit. Wenn du brennend, eifrig den Heiligen Geist liebst. Verse 9. Vers 9. For this reason. Deshalb. Your burning, zealous love for the Holy Spirit. Deine brennende, eifrige Liebe für den Heiligen Geist. From the day we heard of it. Von dem Tag an, dem wir es gehört haben, your burning, zealous love for the Holy Spirit, von deiner brennenden, eifrigen Liebe für den Heiligen Geist, we have not ceased to stop praying and making special requests for you. Haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten und zu bitten. What is Paul praying? Was betet Paulus? Praying and making special requests for you. Those that are burning, zealous for the Holy Spirit. Also zu beten und zu bitten für die, die brennen in dieser Liebe für den Heiligen Geist. Asking that you may be filled with the full, deep, clear knowledge of God's will in all spiritual wisdom. How many of you want that? Damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Wer von euch will das? Be filled with the whole, full knowledge of God's wisdom. Dass ihr erfüllt sein mögt mit der ganzen Fülle von Gottes Weisheit. Wer kann dazu Nein sagen? All right, here we go. Also gehen weiter. I like that. Mir gefällt das. It says this full, deep, clear knowledge of God's wisdom in comprehensive insights into the ways and the purposes of God and in understanding and discerning of spiritual things. Also heißt mit der Erkenntnis seines Willen in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Verse 10. Und dann gehen wir zu Vers 10. Well, how many of you want to understand all the things of God? Also wer von euch möchte all die Dinge von Gott verstehen? That's what he said you're going to get. Das heißt es, dass du es hier bekommst. Understanding and discernment of spiritual things. Erkenntnis und Unterscheidung der geistlichen Verse Dinge. 10. Vers 10. That you might walk, live and conduct yourselves in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him and desiring to please him in all things, bearing fruit in every good work and steadily growing and increasing in and by the knowledge of God with fuller, deeper, clearer insights and acquaintances and recognition. Also um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk Frucht bringen und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Who can turn this offer down? Also wer kann so ein Angebot schon ausschlagen? Nobody in their right mind. Niemand, der bei klarem Verstand ist. Now this is why it'll change your whole life. Und deswegen wird das dein ganzes Leben verändern. You're going to another level of revelation. Du wirst auf eine andere Ebene der Offenbarung gehen. I like that. Verse 11. Vers 11. We pray wir beten, that you may be invigorated, dass du gekräftigt wirst, and strengthened with all power according to the might of his glory, mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, to exercise zu allem every kind of endurance and patience and perseverance and forbearance with joy. Zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Oh boy. Oh wow. Giving thanks, number 12. Vers 12. Giving thanks to the Father. Dank sagen dem Vater. Who has qualified us. Der uns fähig gemacht hat. And made us fit to share in the portion which is the inheritance of the saints of God. Zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. If you will meditate upon those verses, wenn du einfach diese Verse meditierst, and what they lay out for you, und was sie dir your life hinlegen, will never be the same. Dann wird dein Leben nie wieder dasselbe sein. I meant what I said. Und das meine ich, wie ich sage. When you meet the requirements, wenn du diese Anforderungen erfüllst, burning, zealous love for the Holy Spirit, in eifriger Liebe für den Heiligen Geist, then you'll never be the same. Dann wirst du nie wieder derselbe sein. You'll be filled with the fullness of the knowledge of God. Dann wirst du gefüllt sein mit der Fülle des You'll be qualified. Dann wirst du befähigt. Every one of these things that he stated here, God told me, tell the people, I am preparing to answer this prayer in every person's life that meets the requirements. Und Gott hat mir gesagt, dass ich euch sagen soll, dass er euch vorbereitet, dass wir all diese Anforderungen in diesem Gebet erfüllen können. Somebody tell me what the requirements are. Und jetzt fragt mich jemand, was sind denn die Anforderungen? Anybody know? Weiß es jemand? We just read them. Wir haben sie gerade gelesen. What? Burning zealous love for the Holy Spirit. Diese brennende eifrige Liebe für den Heiligen Geist. We're going to find out real quick. Wir werden da schnell rausfinden. God detests lukewarmness. Gott hasst so eine lauwarme Haltung. Oh, that you were hot or cold. Er hat gesagt, wenn ihr nur heiß oder kalt seid, lukewarm, he'll puke you out of his mouth. Wenn ihr lau seid, dann wird er euch aus seinem Mund spucken. We better get in or get out. Also wir gehen entweder rein oder wir gehen raus. This has no place for a double-minded person. Also da hat jemand, der immer so zwiegespalten ist, keinen Platz. We gotta love him with all of our heart. Wir lieben sie mit all unserem Herzen. With all of our mind, all of our strength. Wir müssen ihn mit all unserer Kraft lieben. But I promise you this. Aber ich verspreche euch das. A vow from heaven. Ein Versprechen vom Himmel. You meet the requirements. Wenn du die Anforderungen erfüllst, your life will never be the same. Wird dein Leben nie wieder dasselbe sein. I want to look at this again. Let me just kind of read. Ich will das noch he mal anschauen. Also informed us of your burning zealous love for the Holy Spirit. Also er hat uns informiert über eure brennende eifrige Liebe zum Heiligen Geist. For this reason, your burning zealous love for the Holy Spirit. Aus diesem Grund wird from the day we heard of it, your burning zealous love for the Holy Spirit have not ceased to pray. Also and make special requests for you, asking that you might be filled with the full, deep, clear knowledge of God's will in all spiritual wisdom and comprehensive insights into the ways and the purposes of God and in understanding and discerning of spiritual things, that you may walk, live and conduct yourselves in a manner worthy of the Lord fully. Dass du in einer Weise wandelst, die dem Herrn wohlgefallen bearing fruit in every good work and steadily growing and increasing in and by the knowledge of God with fuller, deeper, clearer insights and acquaintances. We pray that you may be invigorated, strengthened with all power according to the might of his glory. He exercised every kind of endurance and patience and perseverance and forbearance with a heart full of joy. Okay, also das war jetzt, glaube ich, Verse 13 bis 14. Just lean over there and read it to him, okay? Okay, um würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, jedem guten Werk Frucht bringen und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, danksagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. There we go. 13, yeah. Who could turn that offer down? Also, wer könnte so ein Angebot ablehnen? I want to know the full, deep, clear knowledge of God. Ich möchte das volle, tiefe Wissen Gottes. I want to have comprehensive insights. Ich möchte da to the ways and the purposes of God. Von den Bestimmungen Gottes. This is what God's offering you today. Und das bietet Gott dir heute an. I want anointing. You can't get more anointing than that. Du sagst, ich will mehr Salbung. Mehr Salbung als das kannst du nicht bekommen. The fullness of God. Die Fülle Gottes. How do you get this? Burning, zealous love for the Holy Spirit. Hast du diese brennende, eifrige Liebe für den Heiligen Geist? You better build a relationship between you and the Holy Ghost. Du baust lieber so eine Beziehung mit dem Heiligen Geist auf. You'll never know Jesus on the dimension you need to know him. Shallow in the Holy Ghost. Du kannst Jesus nie auf der Ebene kennen, wie du ihn kennen musst, wenn du den Heiligen Geist nicht kennst. We got to get deeper, hadn't we? Wir müssen da tiefer reinkommen. More yielded to the Holy Spirit. Wir müssen uns dem Heiligen Geist mehr hingeben. We think the Holy Spirit is something like a buzzboy, you know. Go give me a Coke. Wir denken oft, der Heilige Geist ist wie so ein Kellner. Ja, bring mir meinen Mantel. He's our only connection Nein, er ist unsere eigene, einzige Verbindung the Holy Spirit. Zu Gott. Ist unsere einzige Verbindung He's the only one that can tell you and teach you about God. Er ist der Einzige, der uns von Gott erzählen kann und uns über ihn lernen kann. Er kann dich in alle Wahrheit führen. Don't shun the Holy Ghost. Weiß den Heiligen Geist nicht zurück. Don't take him light. Nimm ihn nicht leicht oder He wrote nicht this leicht. Whole book. Er hat dieses ganze Buch geschrieben. All scripture is given by the pneumata of God, the breath of God, the spirit of God. Alle Schrift ist gegeben bei dem Pneumata, also dem Atem Gottes und das ist der Heilige Geist. He will interpret it to you. Und er wird es dir auch auslegen. All right. Now, let me hear again. Lass mich es Balcony, mal can you tell me what are the requirements? Auf der Empore könnt ihr mir sagen, was die Anforderungen sind? Burning zealous love. Die brennende eifrige Liebe vom Heiligen Geist. Well, you know, I would pray, but I'm so sleepy. Oh, ich würde ja beten, aber You're ich bin burning so müde. And zealous. Du bist brennend und eifrig. Well, you know, my favorite program's coming on, so I'll pray later. Ah, meine Lieblingsshow kommt gleich auf. Ich bete später. You know, I'll just take a few drinks. I won't get drunk. Ich gehe erst mal ein bisschen was trinken. Ich werde schon nicht betrunken. God is not going to mess with people playing around with those kind of games. Also Gott macht sich nicht zusammen mit Leuten, die einfach so rumspielen. He's looking for the hungry and the desperate. Er schaut nach den Hungrigen und den verzweifelt Hungrigen. Blessed are those that hunger and thirst after righteousness. Gesegnet sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. They shall be filled. Ja, weil sie sollen gefüllt werden. You know anything about this? Weißt du was darüber? Me neither, but he put a ich spit guard on it. I saw also that. Er hat da so einen Spuckschutz drüber gemacht. He's smarter than I thought he was. Schlauer als ich dachte. Yeah. Now I want to tell you something, guys. Ich werde euch jetzt was sagen. You do what we just talked about. Wenn ihr das tut, worüber wir gerade gesprochen haben, transform your whole spiritual life. Dann wird es dein ganzes Geistleben verändern. This time next week you won't be the same person you are sitting here. Dann wirst du schon nächste Woche nicht mehr dieselbe Person sein, wie du jetzt bist. God's looking for people he can support all they put their hands in their heart to. Gott sucht nach einem Volk, die er in allem unterstützen kann, wo sie ihre Hände drin legen. It said the eyes of the Lord are roving to and fro throughout the whole earth. Es heißt, die Augen des Herrn gehen durch die gesamte Welt. What you looking for? Nach was sucht er denn? A people whose heart is upright towards him. Ein Volk, dessen Herz gerecht ist vor ihm. Says when he finds them, und wenn er sie findet, he will fully support all they put their hands to do. Dann wird er alles unterstützen, auf was sie ihre Hände setzen. I like that, don't you? Das mag ich. Du nicht? God fully supporting all we put our hearts and hands to do. Also wenn Gott uns in allem unterstützt, wo wir unsere Hände reintun. That's about my full 15 minutes. Also das waren jetzt so meine 15 Minuten. I may just want to wander around a little bit. Ich werde noch mal ein bisschen rumlaufen. Okay. See, the Holy Ghost could give me German just like that, couldn't he? I'll tell you what he's about to do is give me Germany. Sorry? This nation's not going to be the same. Also diese Nation wird nicht mehr dieselbe sein. Watch out now. Passt auf. God has entrusted some truth to you. Gott hat euch Wahrheiten anvertraut. And truth changes things, doesn't it? Und die Wahrheit verändert die Dinge. And God is going to move in Germany in a way you hadn't seen. Und Gott wird in Deutschland sich auf eine Weise bewegen, wie ihr es noch nie gesehen habt. The number one thing he's about to do. Die größte Sache, die er tun wird, ist blow your mind. Ist, dass er deinen Verstand sprengen wird. Oh! Oh? You let God get to really moving. Wenn du Gott sich wirklich bewegen lässt. I mean, the Bible talks about terrifying. Die Bibel spricht davon, dass das furchterregend ist. The biggest word over Germany and America and the nations are going to be the word awestruck. Das größte Wort, das über Deutschland und auch Amerika und so weiter sein wird, ist ehrfurchtsergriffen. Awestruck, oder erstarrt. Shocked. Einfach schockiert. Horrified. Surprised. Überrascht. Our problem today in the modern day church. Das Problem heute in der modernen Gemeinde ist das. We are way too familiar with a God we barely know. Wir sind viel zu, wir meinen, wir kennen den Gott, den wir gar nicht so kennen. There's a great gulf between intimacy and familiarity. Da ist eine große Lücke zwischen Intimität und einfach nur so kennen. We need intimacy, und wir brauchen Intimität, not familiarity. Und nicht nur so we're too casual in the house of God. Wir sind zu einfach gewöhnlich im Haus des Gottes. We better watch out when we start drawing near to Holy God. Wir gucken, passen lieber auf, wenn wir uns näher ihm nähern. We cannot touch holy things with unholy hands. Weil wir können heilige Dinge nicht mit unheiligen Händen anfangen. I don't know where we got this. Ich weiß nicht, wie das kommt. Holiness is optional. Wo es so scheint, als wäre Heiligkeit optional. Ja, du kannst das machen, musst du aber nicht. No, it's essential. Nein, das ist wichtig. Holiness is absolutely essential. Heiligkeit ist wirklich wesentlich. Pursue peace and holiness. Verfolge Frieden und Heiligkeit. No will see the Lord. Ohne Heiligkeit wird keiner den Herrn empfangen können. It's absolutely essential that we become holy. Es ist wirklich wesentlich, dass wir heilig werden. How do we become holy? Wie werden wir heilig? I would start with search me, O God, and try me, see if there be any wicked way in me. Und ich würde damit anfangen zu sagen, ja, durchsuch mich her und schau, ob irgendwas Böses noch in mir ist. And then when God puts his finger on something, und wenn Gott seinen Finger auf eine Stelle setzt, trying to cover it up, confess it. Statt dass du es irgendwie verdeckst, and he's faithful and just to dann forgive us, bring es vor ihn. To cleanse us, und dann sagt and er, dass put uns our sins as far as the east is from the west. Und dann tut er unsere Sünden so weit von uns weg, wie der Osten vom Westen ist. So. I don't want to stand before the Lord with dirty hands and stinky heart. Do you? Ich möchte nicht vor dem Herrn irgendwann stehen mit dreckigen Händen und einem stinkenden Herzen. Create in me a clean heart. Renew in me a right spirit. Erzeuge in mir ein reines Herz. Then, then. Und dann. I will teach transgressors thy way and sinners will be converted unto you. Dann werden die Sünder bei dir zur Buße kommen. That's right. So it's a little over 15 minutes, but and I'm as serious as I can be. Es waren 15 Minuten, aber ich meine das ernst. Yeah, I'm telling. Thank you. You're danke. You're welcome. I'm really. Danke. Now, let me. I'm trying to warn you now. Aber ich möchte euch jetzt noch warnen. You remember Ananias and Sapphira? Kennt ihr erinnert ihr euch an Ananias und Sapphira? And said, yes, we love God so much we've given him everything. Die sind in die Gemeinde gegangen und haben gesagt, ja, wir geben einfach alles. They were lying. Aber sie haben gelogen. What happened? Was ist passiert? They fell over dead in the house of God. Sie sind im Haus Gottes tot umgefallen. In the Bible. Und das ist in der Bibel. Well, what? Remember, and the wife was cautiously late. Und die Frau, die war etwas zu spät dran. The husband's done dead. They drug him out. Der Ehemann, der war schon here tot. Here comes the wife. Und dann kommt die Ehefrau. And she was complicit with this. Did y'all give all the money? Yes. Und sie war da auch Komplizin drin. Und dann, ja, hast du alles Geld gegeben? Sie, ja. Well, I'm here to announce to the guys that drug your dead husband out is here to get you. And she fell over dead. In the church. Hat Petrus gesagt, ja, die deinen toten Ehemann rausgezogen haben, werden dich auch gleich rausziehen. It's a fearful thing to fall in the hands of a living God. Sorry? It's a fearful thing to fall into the hands of a living God. Also es ist eine furchterregende Sache, in den Händen eines lebendigen Gottes zu fallen. That's the only kind we've got. Und das ist das einzige Mal, wo wir a living God. Das ist der einzige Gott, den wir haben, einen lebendigen Gott. They got a swell-bellied guy. They put him out in the yard, some Buddha-looking thing. Manche haben irgendwelche. That can't hurt you. Manche haben irgendwelche so Buddhas oder so, aber die little sind idol on a dash, that can't hurt you. Oder irgendwelche Idole, aber das kann dich nicht verletzen. This one can hurt you. Aber dieser kann dich. It's a fearful thing to fall in the hands of a living God. Also es ist etwas Furchterregendes, in den Händen eines lebendigen Gottes zu sein. You can manipulate him any way you want to. Du kannst ihn nicht so manipulieren, wie du but willst. But Almighty God. Den allmächtigen Gott. We're about to get a new appreciation for holiness. Wir werden eine neue Wertschätzung für Heiligkeit bekommen. Yeah. Well, you know, one of the things is a canker in the church. Eine Sache, die ein like a cancer, die wie so ein Krebs in der Gemeinde ist, is bitterness. Ist Bitterkeit. Well, you don't know what they did to me. Du weißt nicht, was sie mir angetan haben. Hey, it don't much matter. Whatever they did to you can't be what we did to God. Ist eigentlich nicht wichtig, weil was auch immer sie dir angetan haben, kann nicht das sein, was wir Gott angetan haben. Says, be kind, tender-hearted, one to another, forgiving one another, even as God for Christ's sake forgave us. Weil die Bibel sagt, seid freundlich zueinander und vergebt einander, weil wie auch Christus uns vergeben hat. So it doesn't much matter what people have done to us. Also es geht nicht darum, was Menschen uns angetan haben, sondern wir müssen ihn vergeben. When you're holding a grudge against someone, it doesn't hurt them, it hurts you. Und wenn du einen Groll gegen jemanden hast, dann verletzt das nicht dich, sondern es verletzt dich. We need a house cleaning. Sondern also wir müssen da ein bisschen klar Schiff machen. Get rid of all of that resentment and jealousy and wir müssen all diese Ablehnung und diese Eifersucht abgeben. What do you think, balcony? Was denkt ihr hier auf der Empore? It's gonna be all right. Ja, es wird gut. It's loud, you know. Ja, es ist laut. I don't like preachers that mumble and apologize for nearly saying something. Ich mag nicht so Prediger, die sich schon entschuldigen, obwohl sie eigentlich gar nichts gesagt haben. You ought to say what you believe and believe what you say. Du musst sagen, was du glaubst und glauben, was du sagst. Don't you think? Glaubt ihr es nicht? Mm-hmm. God's got some plans for y'all. Gott hat Pläne für euch. I'll talk to you about it later if you want to, or I can do it now. Ich kann mit euch später darüber sprechen oder jetzt, wie ihr wollt. Suggest later. Aber ich schlag mal vor, später lieber. All right. Good. Gut. Good. Good. All righty. So that'll be good. Okay, das wird gut. I have a gift. Ich habe eine Gabe. I can break barrenness off of any human being. Ich kann Unfruchtbarkeit über jedem Menschen brechen. And that's a great gift. Und das ist eine große Gabe. The Bible said be fruitful and multiply. Weil die Bibel sagt, seid fruchtbar und mehret euch. I don't care what the doctors have said. Well, the years. Who gives a rip? Mir ist nicht wichtig, was die Ärzte gesagt haben. We can break barrenness off of any person. Wir können Unfruchtbarkeit über jeden brechen. And they will conceive. Und dann werden sie auch empfangen. All right. All right. Barrenness? My nephew and his wife, 10 years, married, no child. All right. Bring that up here. We'll bring dieses Stofftuch her. See, this is okay. Also, das ist in Ordnung. Well, I know. Yeah. The Bible said you have not because you ask not. Die Bibel sagt, du habt nicht, weil ihr nicht fragt. Okay, Lord Jesus, you know everything about this couple. Herr Jesus, du weißt alles über dieses Paar. Sie wollen ein Kind. And Lord, I break barrenness in the mighty, matchless name of Jesus. Und ich breche diese Unfruchtbarkeit in dem mächtigen Namen Jesus. I thank you, Father God. Nothing's too hard for you. Dass nichts zu schwer ist für dich. And Lord, we just break barrenness. Give them. Und wir brechen die Unfruchtbarkeit. Children from their own womb and body. Gib ihnen Kinder aus ihrem eigenen Leib. Amen. Here, put your hand on that. Okay. Leg es ihnen auf. He just want to be an uncle. That's what he wants. That's right. All right. All right. Now, we got a track record on this. We got one time. Also ich habe da schon einige Erlebnisse mitgemacht. Now, one time this couple came to me. Einmal ist so ein Pärchen zu mir gekommen. We can't have children. Und die haben gesagt, ja, wir können einfach keine Kinder haben. Wir haben es versucht. The doctors don't know why. Und die Ärzte wissen nicht warum. And I said, okay, I break barrenness off. And I said, how many do you want? Und ich habe gesagt, ja, okay, ich breche die Unfruchtbarkeit. Ja, wie viele Kinder willst du denn? The guy said, oh, one will be fine. Und der Mann hat gesagt, ja, eins wäre in Ordnung. So they didn't get pregnant the first month. Also sind im ersten Monat noch nicht schwanger geworden. Going into the second month, guess what they did? Im zweiten Monat, was haben sie gemacht? They said, Bobby must have meant. Bobby hat vielleicht gemeint, we should adopt. Dass wir jemanden adoptieren sollen. And so they go to the adoption agency. Also sind sie zu diesen Adoptionsagenturen gegangen. They fill out the papers for a little boy. Und haben einfach die Papiere ausgefüllt, dass sie einen kleinen Jungen bekommen. And all of a sudden they could get the little boy's sister. Und dann hieß es aber, dass sie die Schwester von dem Jungen bekommen können. Also haben sie zwei bekommen. Put them in the little car seats und haben sie in die Autositze gebracht und sind nach Hause gefahren. Going down the road, the wife goes und während sie die Straße lang gefahren sind, hat die Frau so reagiert. Er muss rechts ranfahren. Roll down the window and she had to vomit because she had morning sickness. Weil sie musste dann with two. Two and two makes four. Sie musste spucken, weil sie war schwanger und sie war schwanger mit Zwillingen. They got two at the store and two normals. Also hatten sie zwei Adoptierte und zwei eigene Kinder. This guy was quite wealthy. Und dieser Mann war sehr wohlständig. Mud trucks that they run mud races in, you know. Also er hat diese Monster Trucks und hat da viel Geld gemacht. Oh, about I guess maybe a year. Und nach einem Jahr. He comes to see me. Kommt er zu mir? He said, I didn't know they cost so much. Ich wusste nicht, you know, dass das so viel kostet. He was selling mud trucks and all that kind of stuff. Er hat diese Monster Trucks verkauft. But they got out of the belly and then out of the whatever it is, orphanage or whatever. But see, so that's one of the things we're going to discuss. Aber das wird darüber werden wir sprechen. That'll be okay. Wenn das okay ist. That's right. That's good. What's your name? Wie heißt du? Alexander. Alexander. What do you do, Alexander? Was machst du? Sozialarbeiter, ja. Okay. Well, I'll tell you this, God's been talking to you and you don't even think it's him. Gott hat zu dir gesprochen und du denkst gar nicht, dass es er ist. You think it's your own head. Du glaubst, es ist dein eigener Kopf. Well, I'm here to tell you, you're not that smart. Aber ich sag dir, so schlau bist du gar nicht. That's God das ist Gott, speaking to you, okay? Der zu dir spricht. But he will give you clear direction. Und er wird dir klare Direktion geben. I'm going to put a verse inside of you. Und er wird dir Verse geben. Nehemiah 9, Vers 20 says, he gave his good spirit to instruct them. Er hat seinen guten Geist gegeben, um zu instruieren. So that's good. Das ist gut. Just ask him, what are you saying to me? Frag ihn einfach, was sagst du mir? He'll begin to interpret what he's saying to you. Okay. Und er wird dir auslegen, was er dir sagt. And he'll always lead us better than we could direct it ourselves. That's right. They go, what are you doing back here? Well, I'm asking the same thing. What are we doing back here? Wie geht's euch hier hinten? God's not near through with you. Okay. Gott ist noch nicht fertig mit dir. That's right. That's right. He goes, I'm with you, buddy. Yeah. There we are again. Uh-huh. Yeah. Yeah. Du bist auch noch hier. Okay. Now this guy I don't know about. Ihn kenne ich noch nicht. What's your name? Wie heißt du? Arnold. Yeah. Arnold. All right. What do you do? Was machst du? Huh? Now you can't just breathe air and not do something. Du kannst nicht nur atmen und nichts tun. You want me to tell you what you do? Möchtest du sagen, was du tust? I'll tell you what you're about to do. Yeah, I'll tell you what you're about to do. Ich sag dir, was du tun wirst. Yeah, he's about to really get involved with God in a good way. Du wirst mit Gott in einer ganz guten Art und Weise zusammenkommen. Yeah, it really is. Das ist wirklich so. You're going to run after him. Du wirst ihm hinterherrennen. In a good way. Auf eine gute Weise. Okay, that's right. He goes, I don't know. Yeah, I do. Du sagst, denkst vielleicht, oh, ich weiß nicht, aber ich weiß es. It won't be very long till Jesus Christ will be your best friend. Es wird nicht lange dauern, dann wird Jesus Christus dein bester Freund sein. And that's where some of the wounds have come in. Your friends have betrayed you. Und das sind auch einige Wunden reingekommen, wo deine Freunde dich betrogen haben. That's why the shells there, okay? Und das sind noch so Schalen. He'll crack the shell. Und er wird diese Schalen aufbrechen. That's right. Well, we're back here. What do you want to do? Was möchtest du machen? Yeah. What do you want to do? Was möchtest du machen? You got any ambition? Hast du irgendwelche Ambitionen? Architecture? That's a good thing to do. Das ist gut. Whatever you set your heart and your hands to do, God will bless it. Alles, worauf du deine Hände setzt, Gott wird es segnen. Yeah. That's right. Psalms 90:16-17 says, O Lord, let your works appear and establish thou the works of our hands. The works of our hands, O God, establish thou it. Well, we've got to get out of here now since this guy knows he's going to keep on going. Er weiß, er muss noch weitergehen. This was not quite sure yet which way he's going. Ganz sicher, wohin it's going to be geht. Okay. No, es wird gut werden. God will show you exactly how to do it. Gott wird dir zeigen, wie du es tun musst. A big chapter for you to read now is Ephesians. Ein wichtiges Kapitel für dich ist Epheser gerade. I pray over yourself Ephesians 1:17-18 every morning. Epheser 1, Vers 17 bis 20. I pray that the eyes of your heart would be flooded with revelatory light and you would have a grasp and a comprehension. Dass deine Augen geflutet werden mit Offenbarung. How are you? Wie geht's dir? The Lord will meet the searching of your heart. Der Herr wird das Suchen deines Herzens beantworten. Okay? Your heart's longing and searching here and there. Dein Herz sucht hier und dort. He'll give you the answer to the longing of your heart. Und er wird dir die Antwort zu der Sehnsucht deines Herzens geben. That'll be good. Das wird gut. And listen. Und hör zu. You're a lot smarter than you think. Du bist viel schlauer als du denkst. Look out now. A lot smarter than you think. All right? Viel schlauer als du denkst. Okay. Okay. You better watch it. God's jealous over. Okay. Du passt es lieber auf sie auf. All right. Okay. We got to get out of here pretty quick. Wir müssen langsam fertig. You ought to write a song, okay? Du wirst Lieder schreiben. Sing one, write one. Yeah. Nee, nicht nur ein Sing, sondern auch ein Schreiben. That'll be good. What about me, he says. Just run after God. Throw off the shackles and take off, okay? Renn einfach hinter Gott her. Nimm einfach diese ganzen Hindernisse weg und Bible says, eye hath not seen, ear hath not heard, neither has entered in the heart of man the things that God has prepared for those that love him. Und die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. We need to have a higher expectation, don't you think? Wir müssen eine größere Erwartung haben. All of this in heaven too. All dies und sogar noch den Himmel. Have you all figured this out? None of us get out of this alive. Ist euch schon mal eingefallen, dass keiner hier lebend rauskommt? I mean, you know, we need to be making preparations for eternity. Wir müssen uns vorbereiten auf die Ewigkeit. If we were building a normal house, you'd go look and see what it looks like. Wenn wir ein normales Haus bauen, dann wirst du nicht sehen, wie es am Ende in my father's house are many mansions. Und weil das heißt, in dem Haus meines Vaters sind viele Räume. Ought to be more heavenly minded than what we are. Und ich glaube, wir müssen uns mehr auf den Himmel fokussieren. One of these days we're going to stand before Almighty God. Weil eines Tages werden wir vor dem allmächtigen Gott stehen. Man, can you imagine that? And then it says we're going to give an account of all we've done in our life, good and bad. Und dann müssen wir Rechenschaft ablegen vor allem, was wir getan haben, gut und schlecht. I've got one ambition in my whole life. Und ich habe eine Ambition in meinem ganzen Leben. And I'm going to tell it to you right now. Und die werde ich euch jetzt mitteilen. I was giving an interview to a cheesy magazine once. Ich habe mal so ein Interview zu so einem etwas kitschigen Magazin gegeben. The lady was hostile to Christianity, especially Christians. Und die Dame, die das gemacht hat, die war ein bisschen feindselig gegenüber Christen. Why are you in this? Und dann hat sie gefragt, ja. Why do you go all over the world? Warum machst du das? Warum gehst du über die ganze Welt? To people. Warum gehst du zu diesen Leuten? What you really want? Was willst du denn eigentlich damit bezwecken? I was going to give her a little cheeky answer, and the Lord said, "No, tell her what you want." Und ich wollte ihr so eine schnäppische Antwort geben, aber der Herr hat gesagt, nee, sag ihr, was du willst. Here's what I told her. Und das habe ich gesagt. What I want is I want to be able to stand before my heavenly Father and hear Him say, "Well done." Thou good and faithful servant. Und ich habe gesagt, ich möchte vor meinem Vater im Himmel stehen und, that's my number one ambition. Und dass er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Das ist mein Ziel. That's my total goal is to stand before him and hear him say, "Well done." Das ist mein Ziel, dass ich vor ihm stehe und er sagt, gut that's gemacht. 2:15 minutes. Okay. God bless you. I want to just bless you. Okay. Ich möchte euch noch einfach segnen. The Bible said the fervent prayer of a righteous person gets the job done. Die Bibel sagt, das Gebet einer gerechten schafft es. You say, well, Bobby. Du sagst vielleicht Bobby. I want to ask you a question. Ich möchte dich noch eine Frage stellen. How can I hear God? Wie kann ich Gott hören? Listen. Zuhören. Day and night. Tag the heavens are uttering His voice. Gibt der Himmel Stimmen von sich. Get in a quiet place and listen. Geh an einen ruhigen Ort und hör zu. He'll speak to you. Er wird zu dir sprechen. How does He do it? Through the Holy Spirit. Wie macht er es? Durch den Heiligen Geist. You follow the Holy Ghost, He's going to always lead you to Jesus. Wenn du auf dem Heiligen Geist folgst, wird er dich immer zu Jesus führen. His main goal is glorifying the Lamb of God. Sein Hauptziel ist es, das Lamm Gottes zu verherrlichen. You say, well. And I'll tell you this, every one of you that are believers, God's voice has spoken to you. Und ich sag euch jedem von euch, der gläubig ist, Gottes Stimme hat zu euch gesprochen. He speaks in here and in here. Er spricht da drin und da drin. In here is louder than in here. Und hier drin ist oft lauter als hier drin. Have you ever started to do something? Hast du schon mal einfach angefangen and irgendwas something zu tun? Said, don't do that. Und irgendwas hat dir gesagt, nee, mach das nicht. You might say, "Well, I'm a free will. I can do whatever I want to." Du hast vielleicht gesagt, ich bin ein freier Mann. Ich kann tun und lassen, was ich will. You'll have a price to pay. Aber dann wirst du einen Preis zu zahlen haben. You know, follow the Holy Ghost. Folge dem Heiligen Geist. Whatever He tells you to do, do it. Und was auch immer er dir sagt, dass du tun sollst, tu es. Now, everything He tells you is not all the time what you want to do. Und das, was er dir sagt, wird nicht immer das sein, was du jetzt gerade tun willst. Yeah. I'm proof of that. Ich bin der beste Beweis dafür. Yeah. Just being jerked around and go, but here's one thing I've learned. Aber eine Sache habe ich gelernt. Here's the best advice I could give anybody. Okay. Der beste Rat, den ich jemandem geben kann. If you snuck over to me and said, "Bobby, could you give me your best advice?" Wenn du mich jetzt fragen würdest, Herr Bobby, was ist dein bester Rat? Here's the best advice I can give any one of us. Hier ist der beste Rat, den ich jedem von euch geben kann. In walking with God. Wenn ihr mit Gott geht. Swift and complete obedience. swift, schnelle und vollständige vollständiger swift, Gehorsam. Complete obedience. Schneller und gehorsamer Do as quickly as you can. Mach so schnell wie as du thoroughly kannst, as you can. So gründlich wie du kannst. Anything God asks you to do. Das was Gott sagt, dass du tun sollst. That's the best way to stay in fellowship with God. Und das ist die beste Weise, wie du mit Gott He said, half-hearted obedience is nothing but cloaked rebellion. So halbherzige Gehorsam ist sorry. Half-hearted obedience is nothing but cloaked rebellion. Also ist halbherziger Gehorsam ist nichts als verdeckte Rebellion. Yeah, look at this. I get to grow my beard out during hunting season there in Texas, and wenn ich jagen gehe, dann lasse ich mir immer den Bart rauswachsen. It's ugly. Und das ist it widerlich. Just grows out and then it takes, it just shoots out like that. Es wächst raus und dann schießt sie so raus. It, crackers, whatever, und dann you know? Fällt da Suppe rein, Kekse, alles Mögliche. You see these guys with these tapered beards and soft, looks like the back end of a kitty. Du siehst Mine diese looks Menschen like a Mad Walrus. mit diesen ganz gut getrimmten Bärten und meine ist wie so ein it Walross. Gets out long. Es ist, wird sehr lang. And my wife will go, you need to shave that like a goat, you know. Meine Frau wird so wie so eine Ziege, yeah. Du musst dich rasieren. Yeah. But yours looks nice. Aber meiner sieht gut aus, scheinbar. His looks nice. Yeah. Used to go well. How did we move from one thing to the other? Well, that's just the way I do. Wie gehen wir von dieser einen Swift Ebene auf die andere? Obedience. So machen wir das. Schnelle und gründliches could Gehorsam. Could I do just a moment of marriage counseling? Kann ich auch einen Moment nehmen für Eheberatung? It'll help your people tons. Es wird deiner yeah. Gemeinde sehr helfen. This is it. Here's das your marriage counseling. You ready? Das ist jetzt noch Eheberatung. Men, I want you to listen up. Männer, ich möchte, dass ihr zuhört. This will fit you like a glove. Das wird passen wie ein Handschuh. You've got to do. Alles was du tun musst. To be successful in your marriage. Um erfolgreich in deiner Ehe zu sein. Number one. Nummer eins. You need to say I do. Musst du sagen ja. And then spend the rest of your life saying yes, dear. Und den Rest deines Lebens damit verwenden zu sagen ja, Liebe. If you don't get that, nobody can help you. Wenn du das nicht machst, dann ist keiner glücklich. Yes, dear. Sag ja, meine Liebe. Okay. Yes, dear. Sag ja, meine Liebe. Now you have to make it sound like it's her idea. Yes, dear. Und dann musst du es so klingen lassen, als wäre es ihre Idee. You can get through any obstacle with that. Und dann kommst du über viele Hindernisse okay. hinweg. I do. And yes, dear. Ja, das mache ich. Ja, meine so, Liebe. Yes, dear. Come on now. I know it sticks here a little bit, but yes, dear. Ja, meine Liebe. Yeah. Mm-hmm. Yes. Oh Lord. My wife, people from all over the world will go, what's it like being married to Bobby? Leute aus aller Welt kommen und fragen meine Frau, ja, wie ist es mit Bobby verheiratet you zu sein? You don't even want to know. But anyway. Und sie sagt, das willst du gar nicht wissen. Yeah. I've drug her all over the world. I do want to pray and then Father, I thank you for an opportunity to come. Vater, ich danke dir, dass ich kommen konnte und die Wege Gottes mitzuteilen. I thank you that your plans are good and not evil. Ich danke dir, dass deine Pläne gut sind und nicht böse. I thank you that you're going to show up and show off. Ich danke dir, dass du aufzeigen wirst und dich beweisen wirst. In a way we've not seen. Auf eine Weise, wie wir es noch nicht gesehen haben. Thank you, Father, that danke, Vater. You're going to show yourself strong in the midst of your enemies. Dass du dich stark erweisen wirst in der Mitte unserer Feinde. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. He's going to rise and scatter his enemies. Er wird aufsteigen und seine Feinde zerstreuen. All right. Muchas gracias, Señor. Dankeschön. Hey, why don't y'all teach me one a nice German word? Das ist ein schönes deutsches Wort. What? Sorry. Teach me a nice German word. You know, something I could learn. Wiener Schnitzel. Don't know. Wunderbar. Super. See, isn't that it? Super. Super. You see that? Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. What? Schmelliki? It's butterfly. Butterfly. Schmetterling, yeah. Butterfly. Oh, butterfly? Oh, man, I thought it was something about deodorant. Das wäre etwas mit meinem Geruch. Yeah, I have been in trouble this deep. Ich bin schon in Probleme gekommen. About people telling me what to. Yeah, she's. I'm not going to say it. I'm not going to get into that. Nee, das erzähle ich jetzt lieber nicht. But God bless you. Thanks for serving us so well. Danke, dass du uns so gut gedient hast. Listen, thanks for hosting the conference. Und danke, dass ihr diese Konferenz gemacht habt. It is a lot of work. Das ist sehr viel Arbeit. I pastored a church. We had a worldwide conference every month. Ich habe eine Gemeinde mal, war ich Pastor, und wir hatten jeden Monat so eine weltweite Konferenz. Die Menschen sind von aller Welt gekommen, weil sie wussten, dass wir da die Konferenz haben. Und das ist wirklich Arbeit. I got to just ride around, you know, but the staff worked their self, you know. Also für mich war es eher einfach, aber mein ganzes Team hat richtig viel gearbeitet. Well, we've had fun. We better get out of here. Wir hatten jetzt Spaß. Ich glaube, wir gehen jetzt. Halleluja. Halleluja. Wow. Komm, lass uns nochmal unseren Sprechern einen kräftigen Applaus geben. Bobby Connor, Andreas Herrmann, auch Shannon, super, dass du dabei warst. Halleluja, lass uns nochmal wirklich einen kräftigen Applaus geben.